Melons. Ahoi, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Berlin. Mein Name ist Joe. Und ihr hört Uncommon Taste Podcast. Zu finden unter www.uncommontaste.de. Exactly. Ja, eine neue Folge erwartet euch. Diesmal die 32. und die letzte diesen Jahres. Wahrscheinlich werden wir dann auch in zwei Wochen, obwohl ich weiß gar nicht genau, wahrscheinlich werden wir in zwei Wochen doch eine normale Folge haben. Falls nicht, werden wir euch nochmal informieren. Aber in jedem Fall ist es die letzte für dieses Jahr und die Weihnachtsfolge. Was insgesamt null Auswirkungen haben wird, deswegen keine Sorge, es wird nicht weihnachtlich in der Folge vorkommen. Völlig irrelevant, wir haben in letzter Zeit so viele Spezialfolgen in Anführungsstrichen gehabt, dass wir eine ganz normale Folge machen werden. Aber wie immer erstmal die obligatorische Frage natürlich, Joe, wie geht's dir im jetzt wahrscheinlich auch schon recht weihnachtlichen Japan, was Deko und alles angeht? Ja, also Deko auf jeden Fall extrem weihnachtlich, noch weihnachtlicher als Deutschland, habe ich ein Gefühl. Nur, dass Weihnachten hier wirklich komplett auf das kommerzielle Weihnachten heruntergekürzt werden kann. Ja. Es ist zwar jetzt ein bisschen nasser geworden in den letzten Tagen, aber eigentlich ist es noch viel zu warm für Weihnachten und dadurch, dass ich an Heiligabend und am ersten Weihnachtsfeiertag arbeiten muss, macht sich bei mir auch überhaupt keine Weihnachtsstimmung breit. Wieso musst du am zweiten nicht arbeiten? Weil ich mir da freigenommen habe ab da, weil dann ein Kumpel mich besuchen kommt und deswegen habe ich da frei. Eigentlich müsste ich da nämlich sonst auch arbeiten. Ja, die Japaner feiern ja auch eigentlich ja überhaupt gar keinen Weihnachten, also Geschenke ja, und sowas eigentlich ist auch nichts. Ja. Ja. Dafür halt Neujahr. Richtig. Immerhin das. Da hast du dann wenigstens auch frei. Richtig, da habe ich frei. Aber ich habe dann erstmal eine Woche frei und werde dann erstmal ein bisschen wieder durch Japan rumdüsen und meinem Kumpel Japan zeigen. Das ist bestimmt ganz lustig. Wird bestimmt auch viel los sein in den Bahnen, weil es ist halt um die Neujahrszeit und da reisen die Japaner auch gerne sehr viel rum oder besuchen ihre Familien und deswegen wird das, glaube ich, ja, ganz lustig. Ja, ganz lustig in Anführungsstrichen. Ganz lustig, volle Züge. Naja, immerhin kriegt er gleich nochmal Japan-Packungen. Außerdem Shinkansen ist ja meistens relativ angenehm. Ja, aber die Shinkansen erzählt halt da auch voll. Das ist das Problem. Ja, das auf jeden Fall, klar, aber immerhin ist es nicht die U-Bahn. Also du wirst da nicht irgendwie mit 30.000 Menschen in einem Abteil komplett eingequetscht stehen und von schwitzenden Leibern umgeben sein. Ich glaube, zumindest ein bisschen angenehmer wird es im Shinkansen doch noch. Aber ja, voll wird es in jedem Fall, das stimmt. Ja, davon ist auszugehen. Ja, und wie geht's dir? Bis auf eine leichte Krankheit und Heiserkeit, die sich seit einer Woche nicht verabschieden möchte, was auch, glaube ich, unter anderem daran liegt, dass ich immer wieder zwischen die Arbeit und Gäste anbrüllen muss. Und deswegen sich nicht wirklich viel Schonungszeit für die Stimme irgendwie bereitstellt. Ansonsten geht es mir ganz ausgezeichnet, wobei ich auch sagen muss, es ist hier recht unweihnachtlich. Also es ist einfach, gerade heute ist relativ warm draußen und einfach nur feucht. So leicht matschig alles. Schnee hat man noch gar nicht wirklich, soweit ich mich entsinne, zumindest in den letzten zwei, drei Wochen. War einfach nur kalt und ein bisschen gefroren. Aber ja, tatsächlich, so richtig weihnachtlich stellt sich hier bei mir auch nichts ein. Aber ich bin ja eh nicht so ein großer Weihnachtsmensch auch, deswegen stört mich das auch gar nicht groß. Ich glaube, auch in Japan hätte ich da kein großes Problem mit, dass Weihnachten mehr oder minder ausfällt. Bin allerdings auch nicht ein großer Silvestermensch, von daher, ja, ich weiß auch nicht, so Feiertage allgemein habe ich nicht viel mit am Hut. Von daher bin ich auch ganz glücklich und zufrieden eigentlich, so mega weihnachtlich ist noch nicht. Wir hatten gerade den sehr schönen Schokomarkt mal wieder in Tübingen, der ist eigentlich immer mal wieder wert, dass man drüber geht. Nur Schokolade, so weit das Auge reicht, das ist eigentlich ganz cool. Einziger Nachteil ist halt, dass da ungefähr 10 Millionen Menschen natürlich kommen, vor allem auch Touristen und dann ist es da unendlich voll. Aber ich meine, das wird hier jeder kennen. Ich meine, jeder von uns wird wahrscheinlich die weihnachtliche Packung aus Weihnachtsmarktbesuch mit Glühwein und so hinter sich haben und Weihnachtsgeschenke kaufen, also volle Städte. Da fällt mir ein, ich habe auch in Roppongi einen Weihnachtsmarkt besucht. Ah, gut. Und wie war der? Der war ungefähr so groß wie ein Zehntel vom Heidelberger Weihnachtsmarkt. Ja gut, natürlich. Ist ja wahrscheinlich nur so ein kleines Gimmicky-Ding. Richtig, und Glühwein, der unglaublich teuer war und nur halbwegs gut geschmeckt hat und Zäpfle, dass man sich für 1.100 Yen kaufen konnte. Aber es gab Zäpfle, das ist ja lustig. Ja, es gab so einen Stand, der war auch von einem Deutschen eindeutig, weil ich glaube, der hieß Markus Blabliblub. Okay. Und der Typ, der dahinter stand, sah auch deutsch aus und der hat relativ viele Biere auch gehabt. Ne? Kein Augustiner oder so, aber auf jeden Fall auch Paulaner hatte der auch da und ganz viel anderes Zeug. Und dann habe ich auch Zäpfle gesehen. Das hat aber 1.100 Yen die kleine Zäpfleflasche gekostet. Also, okay, das vielleicht lieber doch nicht. Also für die, die es nicht wissen, umgerechnet ungefähr 7,70 Euro. Ich wollte sagen, also es ist nur keine 10, aber es ist knapp drunter. Also es ist schon ein ganzer Batzen Geld auf jeden Fall. Ja. Ja, das muss da vielleicht doch nicht sein, auch an Weihnachten und Weihnachtsmarkt. So viel Heimat vermissen tut man dann ja wahrscheinlich doch nicht. Nee, definitiv nicht. Einem so eine kleine Flasche Bier das wert wäre. Außerdem war es viel zu warm für Glühwein. Ja gut, das ist ja sowieso das Problem, das haben wir ja wie gesagt hier auch gerade. Es ist einfach noch ein bisschen zu warm für Weihnachten. Mal gespannt, ob es weiße Weihnacht gibt. Bleibt abzuwarten. Ja, dann würde ich sagen, starten wir in die Folge. Wie gesagt, machen wir heute eine ganz normale Folge. Es wird also News geben, es wird ein Hauptthema geben, es wird Tasties geben. Natürlich haben wir, wie gesagt, schon die letzten Folgen so viel Spezialkram gehabt, dass wir uns auch sehr wieder drauf freuen und entsprechend kann man wahrscheinlich damit rechnen, dass es zumindest ein bisschen näher an der 1-Stunde-Grenze als an der 2 Stunden ist wie sonst. Sag das lieber nicht jetzt schon. Ja, richtig, echt, du hast recht. Jetzt habe ich wahrscheinlich gerade gejinxt und wir reden 2,5 Stunden. Aber naja, schauen wir mal. Wir haben auf jeden Fall ein sehr spannendes Hauptthema, wie ich finde, und ich freue mich auch drauf, mal wieder nicht irgendwie auf aktuelle Themen bezogen oder, sagen wir mal, in einem etwas strukturierteren Rahmen zu sprechen, sondern einfach mal wieder so ein schönes, freies Hauptthema zu haben, wie wir sonst immer haben, über das wir recht frei diskutieren können. Das wird auf jeden Fall spannend. Grundlegend werden wir ein kleines News-Update haben. Einfach nur, weil es ja jetzt aktuell etwas wieder zu sagen gab zu einer alten News-Story. Und zwar geht es dabei um die Versteigerung einiger IPs. Wir wissen ja, dass Kings of Amalur unter anderem noch nicht versteigert war. Da gab es jetzt am 11. Dezember eben ja eine neue Versteigerung. Und tatsächlich ist Kings of Amalur dabei nicht über die Ladentheke gegangen. Da wird euch Joe noch ein bisschen näher zu erzählen. In diesem Zuge dann auch über noch eine andere Franchise, um die es da geht. Dann werden wir in den normalen News-Sektionen auch so 2 kleinere News haben, also wahnsinnig viel passiert ist auch diesmal nicht. Zum einen gibt es ein kleines Update quasi zur ganzen NSA-Affäre, natürlich Gaming-bezogen. Da sieht so aus, als ob die NSA auch in einigen Gaming-Services und Spielen spioniert hätte. Dazu dann gleich noch von mir mehr und dann wird Joe den News-Teil abschließen, indem er uns etwas erzählt über Hyrule Warriors, eine neue IP, die Nintendo gerade in Nintendo Direct angekündigt hat, oder neue IP in Anführungsstrichen, eine neue Art von Spiel im Zelda Universum. Wie gesagt, da wird Joe euch noch ein bisschen was Näheres zu erzählen. Und dann werden wir auch direkt übergehen in den Hauptteil. Und wie schon gesagt, gerade wird es, glaube ich, sehr spannend, denn wir wollen uns mit, sagen wir mal, einer sehr alten und sehr umfangreichen Diskussion beschäftigen. Vor allem ist das, glaube ich, ganz spannend, weil es eben sehr schön diesen Kontrast zwischen Westen und dem Osten quasi, oder speziell hauptsächlich natürlich Japan, mit einbezieht. Es geht nämlich um Bosskämpfe. Wir werden uns erstmal damit beschäftigen, was Bosskämpfe allgemein sind, was sie quasi so ein bisschen ausmacht und dann vor allem eben auch die Unterschiede beleuchten, die es eben im JRPG oder auch allgemein im japanischen Spielebereich gibt im Vergleich zum Westen. Und uns auch vor allem mit der Frage beschäftigen, die nämlich so ein bisschen auslöst, für die Diskussion ist, sind Bosskämpfe noch zeitgemäß im Westen sowie in Japan? Wie wird mit Bosskämpfen heutzutage umgegangen? Wie wichtig ist es für Leute noch? Haben sich vielleicht auch ein bisschen die Spielprinzipien geändert, sodass einfach Bosskämpfe dadurch auch ein bisschen nicht unbedingt mehr ganz so zum Standardrepertoire eines jeden Spiels gehört, so wie das früher der Fall war? Wird, wie gesagt, glaube ich, relativ spannend werden. Aber dann würde ich sagen, steigen wir gleich mal ein ins News-Update. Und Joe, dann schieß doch mal los. Was gibt es denn zu berichten über Kings of Amalur und deren die IP-Versteigerung? Genau, also wir haben jetzt auch schon mehrmals erwähnt, dass 38 Studios bankrott gegangen ist und dass da einige IPs noch nicht an mögliche neue Besitzer übergegangen sind. Und es gab jetzt am 11. Dezember jetzt eine Auktion, in der alle die IPs angeboten wurden, die noch keinen neuen Besitzer gefunden haben. Und was auf jeden Fall weggegangen ist, ist auf jeden Fall das geistige Eigentum und die Rechte für Rise of Nations sowie Rise of Legends. Die sind für $320.000 an einen unbekannten Bieter versteigert worden. Also anscheinend Polygon hat extra noch nachgefragt, ob man nicht herausfinden könnte, wer der Bieter war, aber die Leute, die das Ganze organisiert haben, haben gesagt, ja, wir können das nicht sagen, weil der Bieter nicht genannt werden möchte. Also keine Ahnung, an wen es gegangen ist. Es ist auf jeden Fall an jemanden verkauft worden. Interessanterweise haben aber Kingdoms of Amalur und dann auch das dazugehörige MMO-Projekt Projekt Copernicus keine Käufer gefunden, weil es keine akzeptablen Angebote für diese IPs gegeben habe. Man bleibe aber mit den Interessenten in Verhandlungen, vielleicht gibt es da noch eine Lösung, aber feststeht erstmal, Kingdoms of Amalur wurde nicht versteigert, das heißt, die IP ist, schwebt immer noch so ein bisschen im Nichts rum, richtig. Ja, das ist tatsächlich super schade, wie ich finde. Jetzt erstmal zu Kings of Amalur. Ich habe ja schon öfters gesagt, dass ich durchaus ein Freund des Spiels war. Ich habe es damals relativ aktuell gekauft, habe es mehrere Male durchgespielt und finde bis heute, dass es eigentlich doch trotz seiner Fehler, gerade durchs Kampfsystem für den westlichen Bereich echt eine relativ spannende Sache ist. Es ist jetzt halt die Frage, was das genau bedeutet, dass eben die Gebote, die es gab, nicht wirklich ausreichend waren. Ich weiß nicht genau, was da erwartet wurde. Wie du schon gesagt hast, da gehört ja auch so ein halbfertiges MMO mit dazu. Kann natürlich auch sein, dass dann da entsprechend gewisser Anspruch an die Gebote herrscht. Ich weiß auch nicht genau, wie Kings of Amalur sowieso als IP einschätzbar ist vom Wert her. Zum einen glaube ich, dass es doch auch einigermaßen am Radar geflogen ist. Ich meine, eine Zeit lang hat das jeder mitgekriegt, aber ich glaube, die wenigsten, was heißt, ich glaube, ich weiß, die wenigsten haben es gespielt. Ich meine, die Verkaufszahlen haben es ja gezeigt. Und vor allem habe ich auch ein bisschen das Gefühl, dass es vielleicht auch den einen oder anderen potenziellen Bieter gibt, der eben auch ein bisschen Angst hat, dass gerade deswegen die IP auch mit gewissen Vorurteilen behaftet ist. Ich meine, wie wir schon gesagt haben, das Ganze ist nicht an der Qualität gescheitert, sondern an einigen anderen Dingen. Problem ist, glaube ich, eher, dass halt die meisten Projekte, die auf die Art und Weise floppen, hauptsächlich wegen der Qualität floppen und dass dadurch, glaube ich, bei dem einen oder anderen Spieler durchaus irgendwie so das Bild im Kopf herrscht, naja, das ist halt schlecht gewesen und deswegen nicht besonders erfolgreich. Kann auch sein, dass dadurch der ein oder andere Peter vielleicht ein bisschen Angst vor der IP hat im Sinne von, naja, wenn wir jetzt irgendwie da weiter was draus machen, dann könnten zukünftige Projekte vielleicht auch floppen. Schwierig einzuschätzen. Ich hoffe mal, das geht irgendwie noch weg. Wie gesagt, ich würde ganz gern irgendwie in die Richtung was sehen, auch wenn ich nicht unbedingt ein MMO brauche in dem Bereich, aber zweites Kingdoms of Amalur würde ich mir definitiv nochmal angucken. Zu Rise of Nations, ja, das ist ganz spannend, dass man nicht genau weiß, wo es hingegangen ist. Ich meine, 320.000 ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Du hast es vorhin auch schon gesagt, als wir vorher darüber geredet haben. Ja. Ich habe schon gesagt, ich weiß gar nicht, ich meine, Rise of Nations, ich weiß gar nicht, wie bekannt das letztendlich war. Ich kannte es ja zum Beispiel gar nicht, bevor wir es nicht letztens auf einer LAN-Party zusammengespielt haben. Von daher, und ich bin ja durchaus nicht, ich bin ja langjähriger PC-Spieler und auch durchaus Strategiefan, trotzdem kannte ich das nicht wirklich. Außer vom Namen her mal gehört, aber halt nie gespielt. Was ich natürlich spannend finde, ist jetzt noch, ja, bei wem ist es gelandet? Wenn es sowas wäre wie zum Beispiel Creative Assembly oder solche Sachen? Das wäre natürlich ganz spannend. Also Creative Assembly werden die meisten Leute natürlich kennen. Das sind die Total War Spiele. Wenn die was mit Rise of Nations machen würden, halt mal Strategiespiel außerhalb ihrer Total War Reihe, wäre durchaus spannend, glaube ich. Also es gibt so einige Studios, bei denen ich mir vorstellen kann, die da was Cooles draus machen würden. Und ich persönlich würde ganz gerne ein neues Rise of Legends sehen. Also jetzt, nachdem wir es auf der LAN-Party gespielt haben vor kurzem, ist mir durchaus ans Herz gewachsen. Ein extrem cooles Spiel, wie ich finde. Also das wäre schon echt ganz spannend. Ich hätte auch nichts dagegen. Ich meine, es gab ja dieses Rise of Legends, das war dann aber eher so ein Ableger. Das war nämlich dann so ein bisschen eher im Fantasy-Style, so eher ein bisschen Warcraft-mäßig, aber hat mir nicht ganz so gut gefallen. Also Rise of Nations war schon definitiv das bessere Spiel. Und ich fände es schon cool, wenn man aus der IP noch was machen würde. Ich meine, Age of Empires ist ja auch tot. Von daher gäbe es da durchaus Bedarf, auch wieder so ein RTS zu spielen. Im Moment gibt es ja eigentlich nur StarCraft, also Blizzard. Ja, richtig. Und ich meine, es ist ja gerade Age of Empires 2 HD Remake gelauncht, auch über Steam. Das hat sich, soweit ich weiß, auch einigermaßen verkauft. Also ich glaube, es gibt da durchaus noch einen Markt und für und Fans für. Ich glaube, Age of Empires 3 war halt so ein ziemlicher Flop. Und ja, leider auch ein bisschen zurecht. Nee, absolut zurecht. Also hat mir auch nicht besonders gut gefallen, muss ich sagen. Ich muss aber auch sagen, dass im Nachhinein tatsächlich Rise of Nations das bessere Spiel ist. Das hast du ja von Anfang an angesagt. Wie gesagt, ich kannte es ja nicht. Ich war ein großer Age of Empires-Fan. Ich muss aber auch sagen, Rise of Nations ist eigentlich das coolere Spiel. Hat mir auch mehr Spaß gemacht als Age of Empires 2, muss ich sagen. Ja, bleibt jetzt mal abzuwarten. Ich meine, irgendwann in naher Zukunft wird sich da vielleicht hoffentlich was ergeben. Finde ich unbedingt vielleicht eine Spielankündigung, dass man zumindest erfährt, wer da gegebenenfalls mit arbeitet in Zukunft. Das wäre schon ganz cool auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Die nächste Nachricht. Und ich glaube, das ist jetzt auch, wie gesagt, die, naja, also eher unspektakulär eigentlich, auch wenn ich es trotzdem noch sehr interessant fand. Ich meine, den NSA-Skandal mit Ausspionieren ja von privaten Daten, vom Anzapfen des Handys der Kanzlerin und dergleichen. Ich meine, das wird an niemandem vorbeigegangen sein, völlig unmöglich. Jetzt gab es halt die ersten Jahre in einem Bunker versteckt. Richtig, aus aktuellem Anlass hat man sich vielleicht 14 Jahre in einem Bunker versteckt und deswegen ist sie mitbekommen. Aber falls das nicht der Fall ist, was ungefähr auf alle Menschen bis auf einen zutrifft, sollte man wahrscheinlich davon erfahren haben. Und ja, jetzt gab es halt die ersten gaming-spezifischen Nachrichten in die Richtung. Und zwar sieht es so aus, dass die NSA nicht nur, was heißt nicht nur, im Internet allgemein spioniert hat, sondern auch spezifischer in einigen Spielen. Sagen wir mal, ja, das Wichtigste davon würde ich sagen, World of Warcraft auf jeden Fall. Unter anderem aber auch in Second Life und in Xbox Live von Microsoft Xbox Live. Das Ganze geht hervor aus einigen Dokumenten, die eben Edward Snowden veröffentlicht hat, wo es eben darum ging, dass diese Bereiche eingeschätzt wurden als potenzielle Plattformen, auf denen man sehr gut Leute rekrutieren könnte und dergleichen. Und deswegen wurden die eben den Augenschein genommen. Anscheinend war das nicht irgendwie so Hightech, wie man sich es vorstellt, dass da tatsächlich Blizzard-Server angezapft wurden und sämtliche Chat-Protokolle kopiert wurden. Es war wohl ein bisschen mehr Low-Tech im Sinne von, dass sich da einfach Leute mit Charakteren angemeldet haben und dann da in der Gegend rumgelaufen sind und sich allgemein angeguckt haben, was so im allgemeinen Chat läuft und was für Leute sich da begeben. Kommt mir tatsächlich extrem lustig vor, wie der so ein Stufe-1-Charakter vielleicht durch die Welt läuft und sich die ganze Zeit neben Leute stellt, zu gucken, über was sie reden. Trotzdem natürlich natürlich finde ich ja etwas, glaube ich, mit dem, also ich zumindest muss sagen, war da trotzdem noch überrascht von. Ich zum einen, weil ich es völlig absurd und abstrus finde. Blizzard beschäftigt unendlich viele Game Master, die den Chat da kontrollieren. Natürlich kontrollieren die nicht alles, aber ich halte es für sehr fragwürdig, ob da tatsächlich eine geeignete Plattform sich befindet, um ne, irgendwelche Terrorakte zu planen oder dergleichen. Ich glaube, selbst Facebook ist da geeignet dafür. Ähnliches gilt für Xbox Live und Second Life. Also ich weiß nicht genau, was da die Begründung sein sollte. Geht auch nicht hervor, ob sich da jemals irgendwas draus ergeben hätte aus dieser Überwachungsaktion. Blizzard hat sich auch gleich dazu geäußert und Microsoft ebenfalls. Sie haben beide gesagt, sie wissen nichts dergleichen. Sie wussten auf jeden Fall von nichts, haben das logischerweise nicht unterstützt und ihnen ist nicht bekannt, dass derartige Sachen vonstatten gegangen sind. In jedem Fall war es, wenn es passiert ist, ohne ihre Einwilligung. Ja, wie gesagt, ich glaube, es ist einfach in der Hinsicht nochmal ganz spannend, weil es halt eben, wie gesagt, uns als Gamer auch betrifft und vor allem, weil es einfach ja ziemlich abstrus wirkt, finde ich zumindest. Frage ist halt, ändert das vielleicht auch was für den einen oder anderen, wie er eben in der Hinsicht auch mit Spielen umgeht? Ich meine, ohne dass jetzt irgendwie das, glaube ich, eine Riesenauswirkung sowieso dieser ganze Skandal auf viele Leute hatte, aber trotzdem, glaube ich, eine ganz spannende Sache. Ich weiß auch nicht, ja, du hast ja vorhin schon gesagt, du kannst es dir ein bisschen eher vorstellen, aber ich meine, vorstellen in dem Sinne, bei den ganzen Daten, die die NSA jetzt, die jetzt gesammelt hat, da geht es dann weniger darum, macht das jetzt in dem Falle Sinn oder, ja. Also, wenn das Risiko nur, wenn sie das Risiko als 0,1% einschätzt, denkst du halt, dann sammeln wir halt die Daten. Ich glaube nicht, dass irgendjemand jetzt vielleicht irgendwie die Berichte von denen jetzt vielleicht gelesen hat, ob jetzt in WoW irgendwas passiert ist, aber so wie ich die NSA in ihrer jetzigen Arbeit oder in der Arbeit eingeschätzt habe, sie versucht einfach so viele Daten zu sammeln wie möglich. Es könnte ja immer sein, dass man irgendwas davon brauchen kann. Und dementsprechend, ich meine, WoW hat halt eine Spielerzahl gehabt, die ganz viele kleine Länder nicht mal haben. Von daher macht das in dem Falle schon in Anführungszeichen Sinn. Aber klar, hört sich natürlich auch erstmal abstrus an und ob man das jetzt hätte verwenden können, keine Ahnung. Ich hab dann Kommentare gelesen von wegen so, ja, vielleicht haben die Terroristen ja ausgemacht, dass wenn wir sagen, morgen wird Illidan umgebracht, das ist dann ein Codewort für Obama oder sonst irgendwas, aber ja. Ja. Morgen starten wir einen Raid, das bedeutet, nein. Ja. Ja, also wie gesagt, ich find's auch abstrus, aber du hast natürlich grundlegend recht, klar, die allgemeine, die allgemeine Haltung der NSA gegenüber untersuchungswürdigen Plattformen oder eben nicht untersuchungswürdigen Plattformen scheint da eh etwas ja komisch zu sein. Von daher hast du natürlich recht, das macht irgendwie auch schon Sinn. Bei 11 Millionen Abonnenten ich meine viel weniger sind es auch nicht. Das ist tatsächlich natürlich eine Riesenmenge. Second Life als komplett freier Raum quasi. Und ich meine, wenn man alle Xbox Live Abonnenten, was heißt Abonnenten, alle Xbox Live Nutzer zusammennimmt, das ist ja auch eine Riesenbatzen. Also von daher macht das durchaus Sinn. Aber trotzdem finde ich es irgendwie noch mega abstrus, wie du schon gesagt hast. Also, ja. Mir fallen da nur bescheuerte Beispiele ein, was das irgendwie bedeuten könnte. Aber naja. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir zur nächsten News über, zu Hyrule Warriors. Richtig. Nintendo. Es war, glaube ich, die Überraschungsankündigung auf der Nintendo Direct vom Mittwoch. Wurde auch gleich am Anfang angekündigt. Und zwar Zelda Hyrule Warriors. Der Titel ist noch nicht fix, aber deswegen das, also erstmal noch mit Vorsicht zu genießen, der Titel. Im japanischen der Titel, glaube ich, schon eher fix. Da gab es nämlich auch schon ein Logo, nämlich Zelda Musou. Musou wird vielleicht manchen was sagen, nämlich als der japanische Titel für alle Spiele, die hierzulande als Warriors-Teile bekannt sind. Also Dynasty Warriors, Samurai Warriors, One Piece Warriors, Gundam Warriors, glaube ich auch. Alles unter diesen einen Begriff zusammengefasst. Und dieser Teil ist tatsächlich eine Kooperation von Nintendo mit Tecmo Koei, dem Publisher von allen Warriors oder Musou Games, die es momentan gibt. Nintendo beaufsichtigt das ganze Projekt, entwickelt wird es aber von den Machern der Warriors-Teile und man hat auch einen ersten Trailer gesehen und zwar, wer Dynasty Warriors kennt, weiß ungefähr, wie es vom Gameplay aussieht und zwar sieht man Link, wie er in Hyrule rumrennt und ganz viele Gegner vermöbelt mit ziemlich flashigen Attacken und anscheinend wie immer etwas stupider Gegner-KI. Dieses Spiel ist auf jeden Fall kein, also Iwata hat gesagt, das ist nicht das nächste Main Zelda, das ist, wird separat von Nintendo entwickelt, sondern es ist ein Spin-off. Die Fans brauchen sich halt keine Sorgen machen, dass das jetzt sozusagen das nächste Zelda, also richtige Zelda sein soll. Und es soll im Jahr 2014, also nächstes Jahr irgendwann erscheinen. Genauer Termin ist noch nicht bekannt. So wie ich das mitbekommen habe, wurde das jetzt mit gemischten Gefühlen angenommen. Also zum einen, erstmal jeden hat es auf jeden Fall überrascht, egal ob positiv oder negativ, inklusive mich hat es sehr überrascht. Manche haben gesagt, das macht auf jeden Fall Sinn, weil die Man muss also sagen, Zelda ist als IP in Japan überraschenderweise vielleicht für manche nicht ganz so groß wie jetzt im Westen. Also Zelda ist definitiv die IP von Nintendo, die im Westen sehr viel beliebter ist als in Japan. Und auf der anderen Seite haben wir halt die Musou-Teile, die halt im Westen allgemein, wenn überhaupt, nur als Trash-Spiele bekannt sind oder niemand kennt sogar, während sie in Japan wirklich extrem viele Einheiten davon verkaufen können. Und dementsprechend macht das schon Sinn. Also ich denke, Zelda als IP kann das Ganze schon ganz gut ziehen, auch im Westen, während die Warriors IP das Ganze im Japan ziehen kann. Was natürlich mich da ein bisschen skeptisch macht, ist natürlich, ich habe früher extrem gerne Dynasty Warriors gespielt, gebe ich ganz gerne zu. Es sind objektiv keine guten Spiele, aber das Setting und die Charaktere und einfach sich als Ein-Mann-Armee durch ganz viele große chinesische Armeen kloppen, hat einfach super viel Spaß gemacht. Aber man kann einfach nicht umhin sagen, dass es objektiv einfach Trash-Spiele sind. Und da ist halt die Frage, ob Zelda als IP, also einer der während Mario ja schon eine IP ist, wo wir sagen, schon gewohnt sind, dass es für alles mögliche benutzt wird, ist Zelda halt immer noch eigentlich die IP, die wirklich, ich glaube, bis auf eine Ausnahme, dieses Crossbow-Training auf Wii, wirklich nur die Main-Teile hatte und damit auch extrem gut gefahren ist bisher und dementsprechend auch, dass die Qualität dieser IP extrem hochgehalten hat. Da finde ich es schon ein bisschen bedenklich und verstehe dann auch die kritischen Stimmen, die dann halt sagen, naja, jetzt fängt Nintendo an, vielleicht ein bisschen aus Panikreaktion jetzt auch noch Zelda mit komischen Sachen zu pairen und das Ganze treibt dann die Qualität der Franchise runter. Ist ein bisschen schwierig. Andererseits, Wii U funktioniert nicht ganz so gut. Man muss wahrscheinlich als Nintendo jetzt versuchen, was man kann, um die Third-Party-Entwickler an Bord zu holen. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja, ich glaube, ich sehe das genauso, wie du es gerade schon beschrieben hast. Ich habe als allererste Reaktion auch gehabt, warum Zelda? Also ich meine, gut, andererseits, was hat Nintendo sonst zu bieten, wo sie das anbieten würde? Stimmt natürlich, aber und sowas wie Link ist jetzt auch schon in solchen Brawlern wie Smash Brothers aufgetaucht, aber trotzdem, wenn man das halt eben in der Zelda-Welt ansiedelt und nicht das irgendwie so als Cameo außerhalb des Ganzen nimmt, sondern wirklich sagt, es ist Hyrule und dann läufst du da mit Link in der Gegend rum und schnetzelst dich relativ flashy und schnell gegen Horden von Gegnern, das ist halt genau das Gegenteil von dem, was du in Zelda machst. Also ich finde es auch tatsächlich ziemlich schwierig. Ich meine, klar, es gibt nicht unbedingt eine andere IP, die sich da jetzt groß angeboten hätte für Nintendo, aber ich habe auch das Gefühl, das könnte der Marke vielleicht durchaus schaden. Ich kann es ganz schlecht einschätzen. Also ich weiß nicht, wie Zelda-Fans das wirklich sehen. Ich bin da zu lange raus aus dem Ganzen. Ich muss nur sagen, also zum einen bin ich nicht wahnsinnig interessiert dran, aber ich glaube, das ist auch relativ irrelevant. Ich glaube, es ist einfach, wie gesagt, dass es mich ein bisschen vor den Kopf stößt, weil ich nicht genau weiß, warum jetzt diese Art von Spiel in diesem Setting. Ich muss auch sagen, also ich bin da durchaus skeptisch. Ich glaube nicht, dass das der beste Move tatsächlich ist. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Mir persönlich gefällt die Idee auf jeden Fall nicht mit diesem, ja, wie gesagt, schnelles Schnetzeln durch Monsterhorn, aber mit Link und in Hyrule. Finde ich ein bisschen komisch. Vor allem habe ich ja auch vorhin in unserer Diskussion auch schon gesagt, vor dem Podcast, was die Warriors-Spiele ja auch immer ein bisschen ausmacht, ist ja auch dieser große Pool an Charakteren. Also Dynasty Warriors, Samurai Warriors oder One Piece Warriors, da hast du halt 40 oder 50 spielbare Charaktere und das macht auch irgendwie den Reiz aus, dass du halt ganz viele verschiedene hast mit verschiedenen Movesets oder halt im Falle von One Piece einfach dich mit deinen Lieblingscharakteren durch die Welt schlagen oder auch bei Gundam mit deinen Lieblings-Gundams. Zelda ist jetzt nicht die IP, die jetzt für extrem viele Charaktere bekannt ist. Ganz Gegenteil. Selbst ich als, ich kenne mich mit Zelda nicht so gut aus, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Zelda auf jeden Fall vielleicht die bekanntesten Charaktere an einer Hand abzählbar sind. Oder an zwei. Auf jeden Fall, das glaube ich nämlich auch. Also du hast absolut recht. Das ist, glaube ich, auch eins der Probleme, dass ich auch nicht genau weiß, wen man denn da tatsächlich spielen soll. Das stimmt auch. Was auch gut so ist. Ich meine, Zelda ist in dem Sinne schon eine Ausnahme auch. Ich glaube allgemein auch im japanischen Bereich, aber auch im westlichen Bereich. Eben eine Franchise, die seit Jahren mit sehr wenigen Charakteren auskommt. Wie das für Nintendo typisch halt ist. Ich meine, bei Mario ist es ja ähnlich. Nur, dass halt bei Zelda in einem Rollenspiel logischerweise sich das vielleicht eher angeboten hätte. Aber so wahnsinnig viele große, sehr bekannte Charaktere gibt es da tatsächlich nicht. Und dann gibt es halt eher so Comic Relief Charaktere ein paar oder ein paar kleinere, die eben immer wieder als Händler oder sowas auftreten. Aber es ist halt die Frage, wer will die wirklich spielen? Also wer hat da irgendwie eine Fanliebe und sagt, da habe ich Bock drauf? Und zu allen anderen Franchises, die du gerade genannt hast, wie zum Beispiel One Piece und Gundam, auch da bietet das Spielprinzip einfach wesentlich besser an. Also dieses Prügeln zum Beispiel zu One Piece und so ein Kram ist halt was ganz anderes, als es eben, ja, wie gesagt, bei Zelda der Fall ist. Also ich finde es auch immer sehr, sehr komisch. Ich meine, muss man jetzt abwarten, wie das angenommen wird, auch wie es wird letztendlich von der Qualität her. Also, ich glaube auf jeden Fall, das ist definitiv ein Risiko. Risiko ist. Also es könnte letztendlich Nintendo auch dann in den Arsch beißen, um es mal salopp zu sagen quasi. Ja, bei den Verkaufszahlen bin ich mir vielleicht nicht ganz so sicher. Da könnte das schon ganz gut funktionieren, glaube ich. Aber also ja, es geht halt vor allem um die Qualität, denke ich. Und ich glaube, was das Spiel selbst angeht, viele klammern sich ein bisschen daran, dass Nintendo das beaufsichtigt. Aber wenn man ehrlich ist, ich habe den Trailer gesehen, ich habe ganz viele Warriors-Spiele schon gespielt. Es sieht einfach aus wie ein Warriors-Spiel. Und dementsprechend ist es, kann man nicht, braucht man nicht erwarten, dass es grafisch sehr viel raushaut, dass die Gegner-KI jetzt plötzlich ganz extrem intelligent wird. Das wird ein Warriors-Spiel einfach mit Zelda-Charakteren. Nichts anderes. Also ich glaube nicht, dass die Nintendo-Kooperation, also dass die Beaufsichtigung von Nintendo da groß was daran ändern wird. Ja, das stimmt auch. In jedem Fall, denke ich, sollte man das Ganze irgendwie mal im Auge behalten, aber ich beäugel das derzeit auf jeden Fall auch sehr kritisch, muss ich sagen. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir über ins Hauptthema. Wie ja vorhin schon gesagt, ist das Hauptthema diese Woche ein sehr schönes Diskussionsthema, wenn man eben auch mal wieder schön vergleichen kann, den Westen mit dem Osten quasi und Japan mit dem westlichen Markt, also hauptsächlich Amerika. Und wir wollen uns heute eben, wie schon gesagt, über Boss-Battles unterhalten. Ich denke, wir starten vielleicht gleich tatsächlich mal damit rein und sagen, was sind denn für uns überhaupt Boss-Battles? Wir haben schon vorhin festgestellt, dass wir es eigentlich sehr allgemein definieren müssen. Trotzdem ist, glaube ich, das Gefühl, dass man bei manchem Boss-Battle, der eben dann in diese Kategorie fällt, trotzdem nicht das eines Bosskampfes ist. Ich glaube, so klassisch würde ich das Ganze, also sagen wir jetzt einfach mal vorweg, unsere Definition von einem Bosskampf ist letztendlich einfach nur ein stärkerer, spezieller Gegner, der dir eben in einer, sagen wir auch mal, speziellen Arena über den Weg läuft. Ich glaube, zumindest das ist, glaube ich, die schon detailreichste Einschränkung, die wir allgemein gültig stehen lassen können, dass er zumindest vielleicht einen eigenen Raum und abgetrennten Bereich hat. Also wir haben schon gesagt, wenn man zum Beispiel jetzt einfach in einem Final Fantasy einem etwas stärkeren Monster über den Weg läuft, das einfach in der Open World in der Gegend rumsteht, dann ist es sehr schwer, das als Boss zu bezeichnen. Das wäre vielleicht ein Miniboss zum Beispiel. Das bedeutet aber auch, dass zum Beispiel sowas wie in Skyrim eigentlich keine wirklichen Bosse existieren. Nicht nur wegen der Open World, sondern einfach auch, weil das ganze Spiel darauf ausgelegt ist, dass du letztendlich einfach nur vielleicht leicht stärkere Gegner triffst, aber auch mehr nicht. Also ich glaube, Anduin selbst, der absolute Endboss der Haupthandlung, der würde vielleicht als Boss gelten. Doch, den würde ich als Boss gelten lassen, glaube ich. Ja, richtig. Der hat schon so seinen eigenen Bereich, in dem man ihn bekämpft. Der ist schon ein bisschen stärker als alles andere. Ich meine, das ganze restliche Spiel scaled ja mit dir. Gerade die Drachen aber fallen da ziemlich ab. Das haben ja schon viele gesagt, dass die gerade, wenn man sie ohne Mods spielt, zu einfach sind eigentlich, dafür, dass es eben Drachen sind. Von daher, Anduin würde wahrscheinlich gelten, aber ich glaube, der ganze Rest eben nicht so wirklich. Und wenn man es jetzt aber eigentlich vom Gefühl her sagt, und das ist, glaube ich, so die Sache, die ich vorhin bei der Definition schon als erstes Problem gesehen habe, würde ich behaupten, dass viele Bosse, die in dieses Prinzip reinfallen, trotzdem für mich nicht unbedingt als Bosse gelten würden, wenn ich nur vom Gefühl her gehe. Und das ist halt so ein bisschen das Problem. Also ich finde, ein Boss macht schon ein bisschen mehr einfach nur aus, als eben ein stärkerer Standardgegner zu sein. Und ich glaube, auch manche von denen würden da quasi in diese Kategorie fallen. Da muss man natürlich auch ganz grundlegend unterscheiden zwischen dem Westen und eben Japan. Ich glaube, wir wissen alle das gerade in Japan und ich glaube, deswegen stellt sich die Diskussion auch eher für den Westen, wenn wir die Grundfrage wieder herannehmen, nämlich sind Boss überhaupt noch zeitgemäß? In Japan, glaube ich, gab es einfach nie eine Zeit, in der Boss irgendwie wirklich tatsächlich mal nicht Standard waren. Also in Japan gehört ein Boss einfach zu fast jedem Spiel dazu, zumindest wenn es ein Spiel ist, in dem es Bosse geben kann. Und selbst in Spielen, in denen, glaube ich, nicht offensichtlich ist, dass es einen Boss geben kann, gibt es trotzdem einen. Ja. Bosse sind einfach ein integraler Bestandteil des japanischen Spieledesigns und auch der Ästhetik. Und entsprechend, glaube ich, stellt sich die Frage dann nicht, aber entsprechend wird auch ein bisschen anders damit umgegangen. Ich glaube, der grundlegende Unterschied ist, dass man einfach in Japan für Boss-Encounters, weil es eben so ein Standard und so ein integraler Teil auch einfach ist der Spielentwicklung, wird einfach mehr Zeit aufgewandt für Bosse. Weil ich glaube, nämlich die große Frage, die sich eben hier stellt, dieses sind Bosse noch zeitgemäß, stellt sich im Westen vor allem deswegen, weil Bosse aus vielen Spielen immer mehr verschwinden und es immer mehr, sagen wir jetzt mal, Begegnungen gibt, die man als Boss nach unserer Definition werten müsste, die sich aber eben nicht so anfühlen. Wie zum Beispiel die Mass Effect-Serie, würde ich jetzt mal sagen. In der Mass Effect-Serie gibt es durchaus Bosse, aber keiner davon fühlt sich an wie ein klassischer Boss, der eine spezielle Taktik erfordert zum Beispiel, der spezielle Angriffe erfordert, der verschiedene Phasen hat, in denen man ihn quasi bekämpft, der ist wirklich anspruchsvoll wirklich wäre, was natürlich ein grundlegendes Problem ist. Das hat, glaube ich, auch hauptsächlich damit zu tun, beziehungsweise vielleicht kann man den dritten Teil ausnehmen, weil im dritten Teil der letzte Boss da vielleicht doch schon eher in die Kategorie fällt. Ich glaube, es hat damit zu tun, dass einfach auch westliche Spiele ein Stück weit, beziehungsweise das lasse ich jetzt vielleicht erstmal weg, das mache ich vielleicht lieber später. Das ist jetzt schon so eine Art Erklärungsversuch. Aber das ist halt, glaube ich, so der grundlegende Unterschied. Ich glaube, es wird einfach mehr Zeit in Japan noch auf Bosse verwandt. Ich meine, du bist jetzt der Mensch, der wesentlich mehr JRPGs spielt. Ja. Bosse sind immer noch wesentlich mehr ein Teil des Spielprinzips, ein wichtigerer Teil des Spielprinzips und der Mechanik vielleicht auch, als es im Westen der Fall ist, oder? Definitiv. Also ich denke, bei vielen japanischen Spielen, auch heutzutage, ist es immer noch so, dass die Bosskämpfe letztendlich die Teile eines Spiels sind, die wirklich am ehesten auch in Erinnerung von Spielern bleiben und auch wirklich die Momente sind, wo man das Gefühl hat, oder das, was eigentlich Bosskämpfe ja auch sein sollen, der ultimative Test deiner Fähigkeiten, mehr oder weniger. Das sind dann die Kämpfe, in denen du dann deine Fähigkeiten wirklich komplett unter Kontrolle haben musst, sie einsetzen musst, um zu bestehen. Sie sollen dich also auch gewissermaßen fordern und das gelingt den Japanern sehr gut, was natürlich, wie du es schon gesagt hast, wahrscheinlich daran liegt, dass sie einfach sehr viel mehr Zeit aufwenden. Also es gibt so viele Japaner, also wenn ich eine Diskussion mit Leuten habe, welche sind die besten Bosskämpfe, die ihr je gespielt habt, sind 9 von 10 Nennungen mindestens Spiele aus japanischen Spielen. Sei es jetzt aus JRPGs wie ein Kefka aus Final Fantasy oder Sephiroth aus Final Fantasy oder ein Devil May Cry, also der Vergil-Kampf aus Devil May Cry 3, ist mit Sicherheit einer der coolsten Bosskämpfe aller Zeiten. Ein Shadow of the Colossus, das eigentlich nur aus Bosskämpfen besteht. Ja. Also Bosskämpfe haben in japanischen Spielen definitiv eine lange Tradition und es ist einfach immer auch das komplette Paket. Ich habe auch immer das Gefühl, sie lassen sich bei Gameplay immer extrem viel einfallen. Es gibt so viele kreative Bosse in japanischen Spielen, sei es in einem Zelda, in einem Dark Souls. Jetzt kann ich es auch alles aufzählen, aber es gibt so viele verschiedene Arten, wie sie schon Bosskämpfe gestaltet haben und für mich natürlich auch als jemand, der Videospielmusik mag. Bosskämpfe sind auch immer sozusagen mit verbunden mit richtig coolen Boss-Battle-Themes und auch das ist etwas, was mich als Spieler immer, das sind die Momente, die ich mir als Spieler auch immer wünsche. Also das sind die besten Momente in JRPGs. Du betrittst einen Bossraum oder und dann kommt diese epische Musik und so weiter. Also ich muss sagen, möchte Bosskämpfe eigentlich nicht mehr missen. Und das ist eigentlich auch vielleicht auch der Grund, warum ich japanische Spiele auch gerne spiele. Aber du hast schon recht, im Westen ist da dieser Fokus, war wahrscheinlich auch nie da. Und dementsprechend habe ich auch immer das Gefühl, wenn die Bosskämpfe drin sind, sie sind irgendwie so, vielleicht fühlen sich manche so ein bisschen gezwungen, okay, jetzt möchten wir so ein bisschen so einen Klimax da haben, einen Höhepunkt, einen kleinen spielerischen, der aber letztendlich dann gar keiner ist, weil du das Gefühl hast, das habe ich alles entweder schon gesehen oder besser gesehen. Also es gibt viele Bosse in westlichen Spielen, wo ich mir gedacht habe, ich mag Bosse zwar schon, aber nicht so. Dann wäre es vielleicht sogar besser gewesen, wenn es gar keinen gegeben hätte. Also ich habe neulich Uncharted Golden Abyss zum Beispiel gespielt und der letzte Endboss, der ist zum Vergessen. Also da habe ich mir gedacht so, seriously, hättet ihr eine Cutscene draus gemacht, mich hätte es nicht mal gestört. Ja, und das ist halt auch so ein bisschen die Frage. Also ist es auch irgendwie, hat das irgendwie wirklich was damit zu tun, dass die Leute quasi einfach nicht mit Bossen umgehen können, dass sie nicht genau wissen, was sie da machen müssen? Also, weil zum Beispiel, was mir jetzt einfällt, ist zum Beispiel ein Witcher 2. Witcher 2 hat Bosskämpfe, einige Bosskämpfe. Und ich würde behaupten, die meisten von den normalen Bosskämpfen, beziehungsweise man kann die Kategorien quasi eigentlich in zwei Arten von Bosskämpfen einteilen bei Witcher 2. Es gibt entweder richtig große Bosse, die so richtig als Boss auch daherkommen, die eine eigene Arena quasi haben und so richtig, ne, wie man das halt kennt, es ist ein riesiges Monster zum Beispiel, einfach einfach vom ganzen, von der ganzen Atmosphäre her und vom ganzen Design her hast du jetzt richtig das Gefühl, das ist Bosskampf. Und dann gibt es die Bosskämpfe, die eher stärkere Gegner sind, wo du dann halt zum Beispiel eher einen menschlichen Gegner hast oder irgendjemand anders, der zwar spezielle Fähigkeiten und sowas hat, aber letztendlich vom Design her auch zwar sich abhebt, aber eher einem normalen Gegner entspricht. Und gerade die Bosskämpfe funktionieren einigermaßen, obwohl das ja eher die eigentlich langweiligeren sind. Wohingegen die Bosskämpfe, wo du gegen große Monster kämpfst, gerade die sind, wo es nicht funktioniert. Wo du das Gefühl hast, das ist so gimmicky. Die einzige Berechtigung, die ich in dem Fall bei dem Bosskampf in dem Moment sehe, ist, dass er halt eben einfach schön in die Geschichte und die Welt integriert ist. Dass sie zumindest das Gefühl hat, er hat seinen Platz hier, weil er eingeführt wird lange. Weil du lange auf ihn hinarbeitest, weil er eben ein Teil auch der Story ist und seine eigene Geschichte hat. Und dadurch ist er zumindest in der Hinsicht befriedigend, weil du eben zumindest das Gefühl hast, er ist Teil der Story und dafür auch wichtig. Das funktioniert gut, aber die Kämpfe an sich sind in dem Moment komplett langweilig. Also ich mache überhaupt gar keinen Spaß. Also gerade weil der Witcher ja immer noch ein Spiel ist, das ein halbwegs tiefgehendes Rollenspielsystem hat, in dem du eben auch Punkte verteilen musst, in dem du gerade mit Ölen und mit der Alchemie arbeiten musst, mit Tränken also. Das heißt also, du musst dich schon in gewisser Hinsicht darauf vorbereiten und trotzdem sind die meisten großen Bosse, wo das eben mal richtig interessant wäre, eben die, wo man eben das alles nicht wirklich einsetzen muss, sondern wo du eher strukturelle Herausforderungen hast. Zum Beispiel, du musst im richtigen Moment ausweichen, um dann einen Angriff auf das Körperteil, was du gerade vor dir hast, zu starten oder dergleichen. Also, wo es wirklich mehr um Koordination und dergleichen geht, als eben um das Beherrschen deines Charakters. Und ich glaube, das ist halt so ein bisschen die Sache, die mich echt ein bisschen stört. Dann habe ich das Gefühl, ist es denn wirklich Unfähigkeit? Ich meine, gerade in japanischen Spielen sieht man ja, wie gut es funktionieren kann, einen riesigen Boss zu haben, den du trotzdem einfach mit der Spielmechanik wirklich besiegen kannst, der keine... Und ich meine, Gimmicks können auch nett sein, wenn sie eben geschickt gemacht sind und dich auf eine spezielle Art und Weise fordern, als dass du eben einfach nur weglaufen, schlagen, warten, weglaufen, schlagen, warten. Da kann man ja auch mehr draus machen. Das ist halt so ein bisschen... Ja, ich weiß auch nicht. Ist das Unfähigkeit? Ich kann es irgendwie nicht richtig einschätzen. Ich habe das Gefühl, es gibt andere Leute, die das nicht unbedingt können. Unfähigkeit. Ich glaube, sie könnten es schon, wenn sie wollen. Ich meine, ich möchte... Man muss ja auch dazu sagen, ich möchte ja nicht damit sagen, dass alle westlichen Spiele keine guten Bosskämpfe haben. Ich glaube, God of War hat vielleicht die westliche IP meiner Meinung nach die besten Bosskämpfe, die mir jetzt so in Erinnerung kommen. Aber ich habe immer das Gefühl, da wird sich einfach keine Mühe gegeben. Also ich erinnere mich noch, der Endboss von Gears of War 2, wenn man den überhaupt so nennen kann. Also ich habe das mit einem Kumpel in Coop gespielt und er hat so, oh, das sah schon, also ohne zu spoilern, es hat auch so ein riesiges, ein bisschen Lava-Monster-mäßig, blabiblub. Und ich dachte so, okay, das könnte schon ein bisschen dauern, wenn ich mir das jetzt so anschaue. Und ich glaube, der Boss war nach 10 Sekunden tot. Also, und ja, ich musste da auch nur mit dem Hammer der Morgenröte drauf schießen. Da war keine Strategie, kein nichts. Das war einfach nur absolut billig. Und ich dachte mir nur, gedacht, so, also, das hat gar nicht mehr mit Unfähigkeit zu tun, sondern mit fehlendem Willen, was daraus zu machen. Also, ja, und das ist halt das Komische daran. Ich meine, einerseits funktioniert es ja auch, weil wir selten Spiele abkanzeln dafür, wenn sie schlechte Bosse haben. Wir nehmen es einfach hin. Wir haben irgendwie das Gefühl, also ich habe das Gefühl, das ist halt einfach so, der Boss war jetzt besonders spektakulär, aber wir sind es irgendwie nicht anders gewohnt, passt schon. Ich verstehe überhaupt, ja, also ich habe das Gefühl, das wäre vor allem einfach, trotzdem, ja, Bosse sind halt einfach an sich eine sehr dankbare Investition, würde ich behaupten. Und deswegen sollte es eigentlich wieder mehr Bosse geben. Ich bin sogar ganz im Gegenteil nicht der Ansicht, sind Bosse heutzutage noch zeitgemäß? Ich habe das Gefühl, sind Bosse nicht gerade jetzt zur Zeit noch super zeitgemäß? Funktioniert es nicht gerade jetzt noch gut? Ich glaube nämlich auch ein Teil, da komme ich gleich nochmal drauf. Ich glaube, sie sind gerade jetzt sehr zeitgemäß, weil man sich gerade heute eben ein Stück weit auch absetzen muss. Und ich glaube, es gibt ganz wenige Dinge, die so in Erinnerung haften bleiben wie ein guter Bosskampf. Und das hast du ja gerade auch schon gesagt. Ich meine, das sind Dinge, die man gerade auch dem JRPG nur zugutehalten kann, dass man sich an manches JRPG an manches Spiel aus Japan kann ich mich gar nicht mehr groß erinnern. Aber es gibt Bosskämpfe, die werde ich mein ganzes Leben lang im Kopf haben. Das ist sowas wie zum Beispiel Final Fantasy VI, am Ende kämpfst du gegen Kefka. Das ist so ein Ding, das ist absurd und abstrus ohne Ende, aber das wird mir, glaube ich, immer in Erinnerung bleiben, obwohl ich von dem restlichen Spiel so gut wie nichts mehr weiß. Und das ist halt dankbar, das sind schöne Erinnerungen. Gerade auch ein Bosskampf, der so befriedigend ist auf eine Art und Weise, weil das ist ja auch etwas, was Bosse sehr gut liefern können, eben... Deswegen funktionieren ja auch Bosse, dass du eben ein Hindernis überkommen hast und gerade am Ende eines Spiels, dass du quasi nochmal ein richtig schweres Hindernis vor dir hast, um eben die Welt zu retten oder irgendwas dergleichen. Das macht einfach Spaß. Also das bleibt dir einfach drin. Das ist ein sehr gutes Gefühl am Ende des Spiels. Und ich glaube, gerade Endbosse sind das Wichtigste überhaupt. Also selbst wenn du ein Spiel komplett ohne Bosse hast, wenn du einen guten Endboss hast, bringt es im Spiel trotzdem nochmal viel. Wenn du einen schlechten Endboss hast, dann schmälert es eher die ganze Erfahrung und das Gefühl, das Spiel endet nicht auf einem Höhepunkt, sondern plätschert so langsam aus. Und das ist, glaube ich, das Schlechteste, das Schlimmste eigentlich, was passieren kann. Deswegen, glaube ich, ist es an sich eine sehr, sehr gute Investition oder wäre eine sehr, sehr gute Investition, um eben sich ein bisschen mehr Mühe mit Bossen zu geben. Und wie gesagt, God of War zeigt ja, dass es durchaus geht. Dann ist auch überhaupt noch die Frage, da können wir vielleicht als nächstes drauf kommen, gibt es eigentlich da große Unterschiede? Ich meine, das klassische Genre, wir reden jetzt gerade hauptsächlich bei JRPGs, bei japanischen Spielen über JRPGs und wir reden auch im Westen, haben wir schon über RPGs geredet, aber ist es überhaupt so, dass... Ich meine, klassisch im Japan ist es schon so, dass natürlich das RPG-Genre das Genre ist, wo es die meisten Bosse gibt, oder was halt das Boss-Genre quasi ist, wo das wirklich integral und wichtig ist. Aber es gibt ja durchaus andere Genres, in denen das ebenfalls der Fall ist, in denen du ebenfalls klasse Boss hast. Ich meine, sowas wie Devil May Cry zum Beispiel. Und auch Shooter hatten wir vorhin schon, ne? Ja. Du hast ja vorhin schon als Beispiel sowas wie Resident Evil genannt, Resident Evil 4. Also, Resident Evil 4 hatte fantastische Bosse und das, oder ich habe jetzt Metal Gear Solid nicht gespielt, aber ich habe auch gehört, dass Metal Gear Solid extrem gute Bosse haben soll. Was auch sozusagen zeigt, dass es nicht unbedingt jetzt, sagen wir mal, genreabhängig ist, ob man einen guten Bosskampf machen kann oder nicht. Also ich denke, es gibt auf jeden Fall Wege, auch einen Bosskampf in einem normalen Shooter spannend und abwechslungsreich und cool zu machen. Klar ist natürlich, dass jetzt natürlich RPGs oder vor allem diese schnellen Action-Spiele sind natürlich prädestiniert für Bosskämpfe, aber trotzdem habe ich jetzt bei Resident Evil 4 nie das Gefühl, dass der Bosskampf da jetzt nicht passt, weil ich da jetzt einen Shooter spiele. Und ja, absolut. Resident Evil 4 hat auch auf jeden Fall einige Bosse, an die ich mich noch extrem gut erinnern kann. Ich habe es vorhin mit Merlin drüber gesprochen und ich habe auch gesagt, ich habe das schon ewig nicht mehr gespielt, aber an ein paar Bosskämpfe kann man sich immer noch erinnern, weil die so intensiv im Kopf geblieben sind. Egal, ob man jetzt das macht jetzt auch irgendwie auch aus. Wir reden ja immer davon, es macht gameplay-technisch Spaß, es ist eine Herausforderung. Ist auch vielleicht atmosphärisch extrem cool, aber bleibt vielleicht auch in Erinnerung, weil man vielleicht auch ewig an einem gehockt hat. Das mag man jetzt als gut oder schlecht empfinden, als frustrierend oder nicht. Aber es gibt Boss, bei denen bin ich so oft gestorben, die kann ich gar nicht vergessen, weil ich das Gefühl habe, meine Güte, als ich den endlich gekriegt habe. Es gibt bestimmte Spiele, als noch keine skippbaren Cutscenes gab. Hab ich auch gedacht, wie oft ich diese Cutscene gesehen habe. Ja, aber aber jedenfalls deswegen glaube ich auch, Bosskämpfe auf bestimmte Genres nur zu reduzieren, halte ich eigentlich nicht für ein valides Argument. Also ich glaube, bis jetzt auf ein paar Ausnahmen, wo es einfach wirklich keinen Sinn macht, Bosskämpfe zu machen, wie in Sportspielen zum Beispiel, glaube ich nicht, dass es unmöglich ist, richtig gute Bosskämpfe zu machen, egal in welchem Genre. Ich meine, selbst in Strategiespielen gibt es ja zum Teil ähnliche, ne? Zumindest ähnliche Sachen. Also ich weiß beispielsweise, dass in Warcraft 3 durchaus so war, dass du dann halt eben, ne, gegen übermächtige Gegner kämpfen musstest oder so ein Kram. Ich meine, natürlich ist es in dem Sinne kein Boss, weil es keine einzelne Identität ist. Aber zum Beispiel, ne, eine übermächtige Stadt angreifen, die eben schon komplett ausgebaut ist und so ein Kram, dass du dagegen eben anbauen und angreifen musst und dergleichen. Also selbst da gibt's das. Ich glaube auch, dass es gar nicht unbedingt genreabhängig ist. Ich habe das Gefühl, dass es vielleicht auch ein bisschen daran liegt, und das ist, glaube ich, so eine Sache, die tatsächlich jetzt wieder sehr schön auch ein bisschen den Unterschied beleuchtet zwischen dem Westen und Japan. JRPGs sind sehr divers, schon immer gewesen. Und durch diese Diversität quasi gab es schon immer Vertreter, die sehr tiefgängig waren und Vertreter, die eher flach waren. Vertreter, die eine sehr komplexe Spielmechanik hatten, Vertreter, die eine eher einfache Spielmechanik hatten. Wohingegen das Gefühl habe, dass es im Westen dann eher so Phasen gibt. Und ich habe gerade jetzt nämlich im Westen das Gefühl, und ich, vielleicht muss man mir da auch widersprechen, ich liege da völlig falsch, aber dieses Ganze, und das nenne ich jetzt mal wieder als Schlagwort, auch wenn ich das nicht unbedingt so meine, aber dieses ganze Call of Duty, ja, dieses ganze Call of Duty-Zeitalter, das wir gerade ein Stück weit haben, mit schnellen, einfachen Shootern, bietet sich nun mal nicht besonders für Bosse an, weil die Spielmechanik bei fast jedem Spiel und fast jedem Genre, habe ich das Gefühl, immer einfacher oder zumindest einfacher zugänglich wird und dadurch immer mehr Komplexität auch verloren geht, selbst in Rollenspielen. Selbst wenn man sich sowas anguckt wie Skyrim oder gerade wie ein Mass Effect, finde ich, bei dem man das sehr gut festmachen kann. Das erste Mass Effect hatte noch ein halbwegs umfangreiches Talentsystem. Du hattest deine Punkte, die du verteilen konntest, und verschiedene Fähigkeiten. Du konntest nicht alle Fähigkeiten maxen, das heißt, du musst dir Gedanken machen, in welche Richtung du gehst. Es gab Klassen, die durchaus einen Unterschied gemacht haben und das bedeutet, du hast letztendlich, ich glaube, du warst am Ende Stufe 40 oder 44 oder sowas am Ende von dem ersten Mass Effect und hast dann halt doch schon zumindest einigermaßen ein umfangreiches Charaktersystem gehabt. Auch wenn es logischerweise im Vergleich mit anderen RPGs relativ einfach war, trotzdem hattest du ein Charaktersystem. Im zweiten Teil haben sie das super runtergekürzt. Da hattest du, glaube ich, 5, maximal 6 Fähigkeiten bei deinem Haupthelden. Alle anderen hatten nur 4 Fähigkeiten, die du jeweils 4-mal ausbauen konntest. Am Ende hattest du fast alles ausgebaut, sodass du dich nicht groß entscheiden musstest. Die meisten viele Fähigkeiten hatten am Ende nochmal eine extra Upgrade, also dass man, wenn man es auf die höchste Stufe gebracht hat, konnte man sich 2 Sachen aussuchen. Entweder man kriegt eine stärkere Version davon oder alle Squad-Mitglieder können diese Fähigkeit nutzen, sodass du dadurch sowieso letztendlich selbst Klassenbegrenzung auflösen konntest ein Stück weit. Und ich habe das Gefühl, das ist allgemein so ein Ding gerade, dass derzeit alles mehr dahin geht, mehr Leute zu erreichen und dass die Spieleentwickler eben auch das Gefühl haben, um mehr Leute zu erreichen, müssen sie leichter zugänglichere Spiele bauen und dadurch auch Spiele, die halt leichter von der Hand gehen. Es ist eben ein Call of Duty, das eher eine Schießbude ist. Den Multiplayer nehme ich dir jetzt mal raus, der hat bestimmt seinen Anspruch, aber ich glaube, normalerweise läufst du durch so ein Call of Duty durch und hast so eine Schießbude. Das ist schnell, das geht einfach, das ist klick, klick, tot und damit bist du durch. Das heißt also, Bosskämpfe auch in diesem Spiel, wenn es natürlich, Call of Duty bietet sich das logischerweise nicht so wahnsinnig an, aber auch in diesem Spiel, wenn du da derartige Bosskämpfe zum Beispiel hättest, das würde einfach nicht in das eigentliche Spielprinzip passen, was eben immer schneller wird. Und das gleiche gilt auch für RPGs. Ich meine, wenn ich mir ein Skyrim angucke und es nur mit Oblivion vergleiche, dem direkten Vorgänger. Du verteilst in Skyrim keine eigenen Attributspunkte mehr, du verteilst nur dein Leben, Mana, Stamina. Das Charaktersystem ist natürlich schön aufgegliedert. Trotzdem funktioniert es wesentlich anders, als es im Oblivion noch der Fall war. Und vom Prinzip her ist Skyrim in jeder Hinsicht, selbst für eine Rollenspielserie, die ja sowieso kein so umfangreiches Talent und Charaktersystem hat, wie es bei anderen Rollenspielserien der Fall ist, selbst dafür ist Skyrim so zugänglich, wie es nur sein kann. Du musst dir keine großen Gedanken um nichts machen, du kannst nicht viel falsch machen bei der ganzen Geschichte. Du klickst einfach die Sachen an, die dir irgendwie am besten gefallen, und dann passt das schon einigermaßen. Und das ist eine allgemeine Entwicklung, und gerade da passen Bosse eben nicht rein, weil in den Spielen willst du eigentlich gar keine richtige Herausforderung haben. Ja. Es muss die ganze Zeit so einigermaßen auf einem Level vor sich hin plätschern, und wenn da ein Boss drin wäre, der wirklich schwer wäre, glaube ich, wären die meisten Leute überfordert, weil eben auch die Spielmechanik angepasst ist und auch die Spielmechanik ist gar nicht so tiefgehend. Und ohne eine tiefgehende Spielmechanik gibt es ja auch keine Möglichkeit, einen kreativen Boss zu gestalten. Wenn es nicht viele Möglichkeiten gibt, mit der Welt zu interagieren, außer schießen und benutzen, dann kannst du halt nicht viel mehr machen als schießen. Und also weißt du, was ich meine? Vielleicht, wie gesagt, vielleicht liegt auch völlig falsch, aber das ist irgendwie gerade so ein, ja, das Gefühl habe ich so ein bisschen. Ich glaube, ich kann dir da zustimmen. Ich glaube, was du da mit dem ganzen Streamline, weniger Komplexität meinst, ist vor allem dieser westliche Trend zu Setpieces. Also in dem Sinne sozusagen Momente in Spielen, wo du das Gefühl hast, das ist jetzt alles schon so vom Entwickler, wie soll ich das sagen? Weißt du, was mit Setpieces gemeint ist? Ja, klar. Also hast du das Gefühl, dass es genau so müssen, also wie, ein bisschen mehr filmisch inszeniert, ja. Schon richtig, mit ja. Quicktime, wird viel mit Quicktime-Events gearbeitet, damit es dann auch wirklich genau so inszeniert wird, wie der Entwickler es haben möchte. Und natürlich hat das zur Folge, dass natürlich, selbst wenn du einen Boss hast, und da nenne ich jetzt einfach mal wieder den Boss von Uncharted Golden Abyss, den ich neulich gespielt habe, der letzte Boss, das ist kein Spoiler, da musst du nur in dem Sinne Quicktime-Events in Anführungszeichen mit dem Touchpad machen. Also du musst halt bestimmte Bewegungen nachmachen, und dann gibt's halt einen Faustkampf zwischen Drake und dem Endboss. Und Letztendlich ist also der ganze Bosskampf in Anführungszeichen besteht also daraus, dass du nur eine bestimmte Setpiece nachspielen musst. Und das ist natürlich bei japanischen Bosskämpfen meist nicht so, weil bei japanischen Bosskämpfen ist es wirklich immer noch so, dass es sehr stark in dem Sinne Gameplay zentriert ist. Und du eigentlich in dem Sinne relativ selten oder weniger entweder auf Quicktime oder auf bestimmte Setpieces angewiesen bist, sondern wirklich frei in deiner Handlung bist, in diesem Raum gegen diesen Boss zu kämpfen. Und ich glaube, das macht wirklich sehr viel aus, wenn du halt einen Bosskampf hast, der in dem schon sehr viel predetermined ist und du das sozusagen nur noch nachspielen musst, ist natürlich klar, dass dann die Komplexität dabei natürlich komplett flöten geht. Ja, absolut. Ich glaube, das ist auch so eine sehr schöne Sache. Ich habe da vorhin oder vor einigen Tagen schon mal einen Artikel oder eine kleine Kolumne auf Kotaku gelesen. Und da hat jemand auch, hat der Kolumnist eben, finde ich, auch sehr schön zusammengefasst, jetzt hauptsächlich auf Japan bezogen, dass es quasi zwei Arten von Bosskämpfen in Japan gibt. Das ist einmal der Bosskampf, der vom Spiel abhängig ist, und einmal der vom Charakter abhängig ist. Der charakterabhängige Bosskampf ist relativ klassisch Final Fantasy, du musst ein gewisses Level erreicht haben, sonst schaffst du den Boss einfach nicht, Punkt. Das funktioniert normal wie ein normaler Monsterkampf auch, du musst nicht viel anders machen als sonst, gerade weil in den alten Final Fantasy Teilen ja sowieso nicht besonders viel passiert ist, du hattest halt deine Charaktere, die den Monstern gegenüberstehen, und du hast dir durch Menüs geklickt, das heißt, da konntest du ja schon zwangsläufig nicht irgendwie viel mit, ne, können am Joystick wieder wettmachen. Das heißt also, da ist es charakterabhängig und du musst dich hochleveln, das funktioniert auf die Art und Weise, dass du zumindest das Gefühl hast, das ist natürlich ganz geil, du scheidest am Anfang an den und irgendwann machst du endlich genug Schaden, heilst genug, um ihn zu besiegen. Das gibt verleiht ja auch ein Gefühl von Mächtigkeit quasi und von Macht. Und die andere Variante ist eben die, die spielabhängig ist. Das sind eben deine Reaktionsfähigkeiten. Das ist ein Devil May Cry zum Beispiel. Natürlich kommt es da auch ein bisschen auf deine Ausrüstung an, aber grundlegend musst du einfach deinen Charakter und die Spielmechanik beherrschen, um gewisse Bosse zu besiegen. Das würde ich behaupten, ist auch in Dark Souls zum Beispiel. Da fällt das auch ganz klar rein. Das hat Dark Souls gerade, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür, weil es gibt ja genug Videos im Internet, wo gezeigt wird, wie man das Ganze mit Soul Level 1 durchspielt. Was bedeutet, du hast nicht einen einzigen Punkt in Charakter investiert. Du holst dir nur ein bisschen bessere Ausrüstung und das war's. Und das heißt also, diese Systeme funktionieren beide aber darauf, dass du eben entweder die Spielmechanik in ihrer Theorie gut beherrschst und deswegen guten Charakter aufbaust und hochzüchtest, oder in der Praxis, indem du eben besonders gut mit Maustastatur oder dem Joystick umgehen kannst. Oder eben eine Mischung aus beidem. Aber beides setzt halt voraus, wie ich schon gesagt habe, dass du eben diese sehr tiefgehende Spielmechanik hast. Und die geht, glaube ich, derzeit ein bisschen flöten. Aber genau das ist, glaube ich, auch das der Punkt, warum ich sage, jetzt sind Bosskämpfe wichtiger denn je. Man guckt sich ein Dark Souls zum Beispiel an, man guckt sich ein Devil May Cry an. Es kommen immer mal wieder Spiele, natürlich verkaufen die sich vielleicht nicht unbedingt so wie ein Call of Duty oder wie große andere Blockbuster, aber Anspruch an den Spieler ist heutzutage, glaube ich, immer mehr gefragt, weil es eben immer weniger der Fall ist. Wenn mich eins gestört hat an Mass Effect, dann ist es nicht, dass es so eine cineastische Inszenierung hat, und auch nicht unbedingt, dass das Spiel dadurch halt einfach einfacher ist, weil es eben cineastisch inszeniert ist. Mich stört gar nicht, wenn ein Spiel unbedingt einfach ist. Aber im ersten Teil hat mir trotzdem gefallen, dass ich das Gefühl hatte, ich kann mir individualisieren. Dass ich das Gefühl hatte, ich muss schon durchaus Punkte verteilen. Es macht einen Unterschied und ich habe etwas von den verteilten Punkten. Das macht immer noch ein Rollenspiel aus. Das Spiel war von Anfang an bis zum Ende relativ einfach. Und das ist auch okay so. Was mich nur stört, ist, dass man trotzdem eben diese Komplexität eben, ich meine, klar, du brauchst die Komplexität nicht mehr in so einem einfachen Spiel, aber sie ist trotzdem immer noch ein schönes Instrument, um den Spieler mehr in das Spiel reinzuziehen. Zumindest für mich ist das so. Und da habe ich halt eben das Gefühl, dass JRPGs in ihrer Komplexität über die Jahre hinweg eigentlich nicht viel anders geworden sind. Wie gesagt, ich glaube, es ist einfach sehr divers. Auch in Japan gibt es bestimmt Spiele, die etwas flacher sind von der Spielmechanik her. Aber ich habe das Gefühl, dass es da nie irgendwie, wie gesagt, eine große Schwankung gab über den ganzen Bereich der JRPGs hinweg. Sondern dadurch, dass die eh so weit gefächert waren, gab es halt einfach immer Vertreter, die ein bisschen einfacher waren und Vertreter, die trotzdem komplex waren. Und zumindest das ist mein Eindruck, den ich habe. Ja, definitiv. Also du hast auf jeden Fall auf der einen Seite natürlich, also zum Beispiel die neueren Final Fantasy Teile jetzt gar nicht, würde ich gar nicht als so einfach einstufen. Also Chrono Cross fand ich jetzt, also es ist ja auch kein neueres Spiel mehr, fand ich jetzt recht einfach. Eternal Sonata ist ein recht einfaches Spiel. Auf der anderen Seite hast du halt sowas wie Shin Megami Tensei, was recht schwierig, also schwierig im Vergleich zu anderen Spielen. Oder auch Eternal Odyssey, was durchaus fordernd ist. Also du hast auf jeden Fall da schon eine Bandbreite. Und normalerweise hast du dann ja auch zum Beispiel in Tales-Spielen dann auch die Möglichkeit, die Schwierigkeitsgrade hochzuschalten. Ich meine, Tales zum Beispiel ist zum Beispiel ein JRPG, wo ich sagen würde, das ist nicht mal so stark von Levels und Stats abhängig, eben weil du ein Action-Kampf-System hast und weil du eben die fehlenden Stats mit Reaktion und einfach Skill einfach wettmachen kannst, während es natürlich bei klassisch rundenbasierten JRPGs natürlich schwierig ist. Da sind natürlich dann auch Stats viel mehr entscheidend und vielleicht auch die Strategie, die man natürlich bei Boss-Battles fährt, aber ich würde halt auch sagen, richtig flach. Ich meine, klar, viele würden sagen, Final Fantasy 13 hat ein relativ flaches System, was Customization von den einzelnen Klassen angeht, die man jetzt im Spiel hatte. Aber andererseits durch das Paradigmensystem und dass man sich aufbauen musste und dass man auch im Kampf on the fly wechseln musste, kam dann natürlich da wieder die Strategie mit rein, auch wenn es natürlich in einer anderen Form war als in früheren FF-Teilen. Da würden auch, und da scheinen natürlich auch die Geister, genauso wie Final Fantasy 12, was durch das Gambit-System, wo sich viele aufgeregt haben, dass es mit ein bisschen wie Auto-Battle ist. Aber da ist einfach die ganze Strategie einfach statt im Kampf vor den Kampf vorverlegt worden. Also du hast immer noch in irgendeiner Weise eine bestimmte Komplexität da, nur verändert sie sich in der Art und Weise, in welcher Phase entweder des Spielsystems es vorkommt oder ganz einfach in seiner ganzen Natur halt. Aber trotzdem habe ich immer das Gefühl, es gibt immer irgendwo einen Hook, oder in den meisten Spielen. Ich habe jetzt nicht alle gespielt, deswegen will ich das jetzt nicht sagen, aber meistens gibt es irgendeinen Hook, der dich dann trotzdem immer noch gameplay-technisch reinzieht. Ja, absolut. Und das ist echt schade. Also ich muss sagen, das ist auch echt eine Sache, die mir beim Witcher zum Beispiel echt negativ in Erinnerung geblieben ist, sind eben die Bosskämpfe, die ich alle ziemlich mau fand. Und ich glaube, ein Stück weit akzeptieren wir das mittlerweile und ein Bosskampf ist ja in dem Sinne auch ein Extra. Ganz selbstverständlich ist es natürlich nicht und wenn wir es einfach nur einen größeren Gegner vorgesetzt kriegen, ich meine, ich hätte wahrscheinlich beim Witcher nicht gemeckert, wenn es gar keine Bosskämpfe gegeben hätte. Das heißt, ich meckere jetzt, weil es Bosskämpfe gibt, die mir nur einfach nicht gefallen. Von daher ist es natürlich immer noch irgendwie so ein Bonus, aber ich glaube, wie gesagt, einfach auch ein sehr lohnender Bonus. Und wenn man eben schon sich mit Bosskämpfen überhaupt beschäftigt, dann sollte man sich auch die Mühe geben, sie wenigstens cool zu machen. Und wie schon gesagt, ich muss sagen, dass es zumindest auch Bosskämpfe gibt, selbst wenn sie gimmicky sind. Wenn sie gimmicky sind, aber auf eine coole Art und Weise oder eben trotzdem der Boss integral für die Story, das Gameplay, das für irgendwas einfach wichtig ist, dann kann man das durchaus geschickt integrieren. Ich meine, zum Beispiel der Endboss von Resident Evil 4 war nicht besonders schwer, wenn ich mich richtig erinnere. Es gab auf jeden Fall schwere Kämpfe während des Spiels. Und ich muss auch sagen, das ist auch nicht der, der mir am meisten in Erinnerung geblieben ist. Wir mussten gerade, glaube ich, beide nachgucken, was genau der Endboss eigentlich nochmal war, weil wir uns beide nicht mehr so richtig an Settler erinnern konnten. Aber so ein Kampf wie zum Beispiel gegen Krauser, der ist mir noch sehr gut in Erinnerung geblieben. Und da war eben diese Komplexität auch da. Aber trotzdem, wie gesagt, ich kann das durchaus, ich kann damit leben und habe auch Spaß dran, wenn ein Bosskampf von mir aus einfach oder gimmicky ist, wenn ich zumindest das Gefühl habe, er hat irgendeine andere Berechtigung oder ist nicht einfach nur da, weil es eben einen Bosskampf geben musste. Und das ist, glaube ich, auch echt. Ja. Und natürlich bei Spielen, wo du das Gefühl hast, es ist vom Narrativ, passt es vielleicht auch nicht ganz so gut rein in dem Sinne. Also zum Beispiel bei The Last of Us gibt es einen, den ich vielleicht als Boss bezeichnen würde und sonst keinen. Mhm. Aber sonst habe ich auch das Gefühl gehabt, jetzt irgendwie, wenn ich mir jetzt vorstelle, The Last of Us, und da gäbe es dann irgendwie eine Arena, wo es dann irgendwie noch einen richtigen Boss gäbe am Ende, habe ich das Gefühl, dass das hätte gar nicht ins Narrativ gepasst und ist auch okay so, dass es da keinen gab. Ja, gibt natürlich auch solche Spiele, aber generell habe ich halt das Gefühl, zum Beispiel ein allein die Vorstellung, so ein Spiel wie God of War zu spielen ohne Bosse, ist halt für mich ziemlich abstrus, muss ich ehrlich sagen. Also das sind in so einem Action-Schnetzler gehören diese Momente für mich dazu, weil du kannst ja, also wenn das nicht gerade in Dark Souls ist, wo normale Gegner schon super schwierig sind, hast halt immer das Gefühl, dass halt alles, sag ich jetzt mal, Kanonenfutter, und wenn da noch dieser Kick dann fehlen würde, schwierig. Also ich glaube, dann würde es mir auf jeden Fall auffallen. Ja. Bei vielen Spielen würde es vielleicht nicht auffallen, weil ich das Gefühl habe, okay, das funktioniert vielleicht auch ganz gut ohne, aber an sich habe ich auch das Gefühl, ich habe schon gerne Bosse in meinen Spielen. Also ja, vor allem, weil Bosse eben Höhepunkte geben, die sonst ein Stück weit auch einfach fehlen können. Ich glaube, gerade bei einem Last of Us funktioniert das sehr gut, weil der Fokus eher auf etwas ganz anderem ist. Beim Mass Effect, finde ich, ist die Übergangsweise, da hätten Bosse halbwegs reingepasst, durchaus. Dann gibt es eben Spiele, wo Bosse einfach auch sein müssen, vielleicht weil eben die Spielmechanik mehr im Vordergrund steht. Auch da wieder Dark Souls als Beispiel, das eine Lore hat, die super spannend und cool ist, wie ich finde, die aber so im Hintergrund ist, dass du letztendlich kaum eine Story hast. Also Dark Souls lebt von seiner Mechanik. Von daher sind Bosse da, glaube ich, auch absolut nötig. Aber das ist halt eben die Sache. Also ich glaube, es gibt auch durchaus Spiele, wie du schon gesagt hast, bei denen das nicht der Fall sein muss, aber eben diese Höhepunkte, die ein Boss liefern kann, die braucht so manches Spiel dann wiederum auch doch. Und ich glaube, gerade Spiele, die eben auf Spielmechanik beruhen, in irgendeiner Form und Art und Weise, die brauchen, glaube ich, einfach auch Bosskämpfe. Und ich finde, selbst so ein Spiel wie zum Beispiel Diablo 3, da kann man drüber sagen, was man möchte, aber selbst da fand ich die Bosskämpfe eigentlich ganz cool und gut gelungen. Und da machen sie auch Spaß. Ich meine, gerade auf Inferno, am letzten Boss bin ich dutzende Male gescheitert, bis ich den endlich geschafft hatte. Natürlich hat das auch viel damit Ausrüstung zu tun, aber wie ich schon gesagt habe, da gibt es ja auch dann mal das, ne, das ist eine gute Mischung, finde ich, aus Ausrüstung und je nach Charakterklasse, die man spielt, auch Beherrschen des Charakters. Aber diese Höhepunkte brauchst du einfach in so einem Spiel auch und die fehlen manchen Leuten einfach. Und ich habe mich das Gefühl, dass Witcher 2 das unbedingt gebraucht hätte, aber so habe ich die ganze Zeit das Gefühl gehabt, ich arbeite auf einen Höhepunkt hin, der ist in der Story als Höhepunkt angelegt, aber er delivert nicht. Also gerade beim ersten Boss, bei dem Kairn, das kann man, glaube ich, einfach, das ist auch kein großer Spoiler. Ich meine, man weiß, dass man auf den trifft, das wird von Anfang an in der Story schon ausführlich besprochen und viele Quests führen eben genau in die Richtung. Wenn man dann letztendlich bei dem angekommen ist, muss ich sagen, dann hat man da lange drauf, also lange nicht, aber man hat da eine Zeit lang drauf hingearbeitet, es wurde einem so vorgehalten als Karotte, das passiert jetzt, dann bist du endlich da und dann ist der Kampf ziemlich Und dann finde ich schon, dass man durchaus merkt, da hat jetzt eben der Höhepunkt komplett gefehlt. Ja, und definitiv. Also wenn schon auf einen Höhepunkt hingedeutet wird, also wo man das Gefühl hat, okay, das wird jetzt aufgebaut und aufgebaut und aufgebaut und dann entlädt sich das nicht in einem richtig coolen Bosskampf, das ist, ja, was Enttäuschenderes gibt's eigentlich nicht. Also man geht da halt schon irgendwie so rein, denkt sich, okay, jetzt geht's um alles und dann, wenn's dann nicht delivered, ist halt, ja. Das ist halt wie eine E3-Pressekonferenz, wo man alles mögliche erwartet und am Ende nichts rauskommt. Ja, richtig. Ich muss auch sagen, ich weiß auch gar nicht, bist du der Meinung, dass sich da vielleicht einfach die westlichen Spieleentwickler bei den Japanern was abschneiden, eine Scheibe abschneiden müssten, oder ist es vielleicht einfach auch was grundlegend anderes? Ich meine, ich würde ja nicht an sich immer sagen, kopiert das halt von den Japanern in dem Sinne, weil das ist halt etwas, was ich in der Diskussion zwischen Ost und West nämlich immer ein bisschen doof finde, wenn nämlich dann immer darüber geredet wird, warum spielt ihr West-RPGs und keine JRPGs? Und dann, was müsste sich ändern, damit ihr das spielt? Am Ende kommt dann heraus, ein JRPG-Spieler würde gerne, dass West-RPGs JRPGs sind und umgekehrt. Da habe ich immer das Gefühl, das ist nicht der Sinn der Sache. Deswegen, ich glaube, die westlichen Entwickler sind definitiv gut und kreativ genug, um auch eigene Wege zu finden, Bosskämpfe zu machen. Also von daher glaube ich nicht, dass sie in dem Sinne dann wirklich alles kopieren müssen, was die Japaner tun. Aber was sie vielleicht kopieren könnten, ist wirklich der Wille dazu, gute Bosskämpfe zu machen. Also ich zweifle, wie gesagt, nicht an der Handwerkskunst von westlichen Entwicklern, was Bosskämpfe angeht, sondern einfach das Gefühl, dass sie nicht wollen. Und das finde ich halt so schade, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass viele Entwickler, große westliche Entwickler, das Zeug dazu haben, gute Bosskämpfe zu machen, die auch anspruchsvoll sind und vielleicht auch, wie soll ich sagen, man kann ja, es gibt so viele Wege und Mittel, Bosskämpfe trotzdem noch für den Casual-Spieler, sage ich mal, einfacher zu machen. Das geht über Schwierigkeitsgrad und so weiter. Der Bosskampf muss sich mal unmöglich schwer sein. Also ich glaube, heutzutage haben wir uns ja eh daran gewöhnt, dass Spiele, dass man jetzt auch nicht mehr bei Bosskämpfen unbedingt sterben muss. Also ja. Ich glaube, der klassische JRPG-Boss heutzutage, da stirbst du normalerweise auch nicht, wenn vielleicht ein oder zweimal, aber der Boss, an den du wirklich noch 20, 30 Male hängst, das ist wirklich die Ausnahme heutzutage. Und ich glaube, so viel Resistenz in Anführungszeichen kann man doch von Spielern doch wohl schon erwarten. Also ich meine, und selbst wenn dann ein paar wegfallen, was ganz interessant ist, bei den Trophies auf der PS4 oder mittlerweile kann man ja jetzt auch sehen, wie rare die sind, also wie viele Spieler die das jetzt haben. Auch bei den sehr gestreamlineden Spielen spielt nicht jeder das Spiel durch. Also von daher glaube ich nicht, dass das jetzt so integral wichtig ist, dass man da jetzt jeden Spieler an der Main Story halten muss, weil ich eh das Gefühl habe, es gibt bei vielen Spielen, vor allem die Multiplayer stark fokussiert sind, bei denen spielt eh nur ein Bruchteil durch oder viele spielen dann auch nur wirklich die Hälfte der Kampagne und hören dann auf. Von daher, ja, probiert's doch einfach. Ja, richtig, das ist ein bisschen das Problem. Ich habe auch das Gefühl, ja, ich weiß, ich würde es auch so eine Mischung sagen. Ich glaube, das Potenzial, es zu beherrschen, ist da. Ich glaube, der Wille hat nicht nur was damit zu tun, einen coolen Boss zu machen, sondern überhaupt der Wille. Naja, also ich meine, ein guter Boss hat ja immer viel mit Kreativität zu tun. Weißt du, und Kreativität ist eine Sache, die unsere westlichen Spieleentwickler definitiv auch bieten können, aber das ist eben auch eine spezielle Art von Kreativität. Du musst dir halt eben überlegen, was wäre eine besonders interessante Attacke? Was wäre ein besonders interessantes Environment? Wie kann man eben aus dem normalen Prinzip rausnehmen, dass er nicht einfach nur angreift, du lernst seine Attack-Patterns und haust ihn dann um, sondern, ne, dass du zum Beispiel mit speziellen Dingen arbeiten musst, die du sonst nicht brauchst, dass der Boss spezielle Herausforderungen an dich stellt, weil du eben Dinge einsetzen musst, die du sonst nicht einsetzt und so ein Kram. Ich glaube, das ist schon eine Entwicklung, glaube ich, die so manch einer noch durchmachen müsste, bis er tatsächlich einen richtig guten Boss machen müsste. Aber du hast natürlich grundlegend recht, ja, wahrscheinlich müsste man sich da gar nicht so viel von den japanischen Spielentwicklern irgendwie inspirieren lassen, sondern einfach... Jetzt, wo du angefangen hast zu reden, fällt mir noch was anderes ein. Es liegt natürlich vielleicht auch an der Natur. Es ist zum Beispiel bei West-RPGs und bei... Also West-RPGs und generell westliche Fantasy-Spiele würde ich jetzt davon mal ausnehmen, aber natürlich hast du bei westlichen Spielen momentan auch sehr viel verstärkt den Versuch, auch den Hang zum Realismus ein bisschen herzustellen. Und da ist es natürlich dann auch wieder so eine Sache. Also japanische Spiele zeichnen sich ja immer dadurch aus, dass alles sehr viel over the top ist. Wenn du ein Spiel wie Devil May Cry oder Bayonetta hast, was over the top ist, dann kannst du auch unmöglich over the top Bosse machen. Gar keine Frage. Ja. Das funktioniert natürlich beim Spiel, wo du das Gefühl hast, du hast jetzt den Anspruch, eher realistisch zu sein, natürlich sehr viel schwieriger, dann bestimmte Elemente einzusetzen, sag ich mal, die eigentlich in einen richtig coolen Bosskampf gehören. Nämlich, Bosskämpfe sind ja um ehrlich zu sein, auch oftmals einfach übertrieben, weil sie auch so sein sollen. Weil genau das ja den Effekt sozusagen auslöst, der erreicht werden soll. Wenn du aber natürlich dann den Realismus-Anspruch hast, ist das natürlich wiederum schwierig, weil dann natürlich, selbst wenn du einen Boss hast, natürlich alles ein bisschen langweilig und normal wirkt. Ja, da hast du auf jeden Fall recht, das wollte ich eben vorhin auch gerade noch sagen. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen die Kunst. Ich bin der Meinung, dass man trotzdem gute Bosse machen kann, selbst wenn man sie nicht over the top macht. Und ich meine, ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel in Resident Evil 4, in dem der Endboss so ein riesiges, ekliges Insektenviech ist, das aus diesem Obermotz rausplatzt. Ohne das jetzt spoilern zu wollen, aber ich glaube, Resident Evil 4 zu spoilern, dafür ist 10 Jahre zu spät. Und der beste Kampf trotzdem, den ich fand im ganzen Spiel, war der gegen Krauser. Und das war ein normaler Gegner, der einfach nur ein paar spezielle Attacken, einen speziellen Schutz hatte, den man umgehen musste und mehr nicht. Und trotzdem fand ich, das war der anspruchsvollste und beste Kampf im ganzen Spiel. Und ich glaube nämlich, dass es trotzdem möglich ist, auch trotz realistischer Ansprüche der Spielentwickler, coole Bosse einzubauen, weil sie nicht immer over the top sein müssen. Ich meine, natürlich, das hat beides seine Vor- und Nachteile. Over the top Bosse, da hat man das Gefühl am Ende, man hat wirklich was besiegt. Ich meine, wenn man das erste Mal einen Kolossus sieht in Shadow of the Colossus, dann merkt man halt einfach, wenn man den irgendwie zu Fall gebracht hat, das ist einfach beeindruckend. Und nicht nur, weil man eben das alles selbst überwunden hat, sondern weil man eben auch sowieso, und das fand ich auch so schön, das war auch in dem einen Artikel drin, auf Kotaku, wo er gesagt hat, man ist auch einfach als Mensch immer dazu eigentlich angehalten, unbewusst oder bewusst, für den kleinen Mann zu sein, weißt du? Das ist immer dieses David gegen Goliath. Man ist immer gegen, immer für David. Man ist immer für den Kleinen, weil man sich zum einen mit dem identifiziert und einfach, weil man das Gefühl haben möchte, da ist jemand, gegen den stehen eben die Chancen stehen schlecht für den. Der ist derjenige quasi mit den schlechteren Voraussetzungen und trotzdem kann der dieses Hindernis überwinden und diesen riesigen Boss besiegen. Und das funktioniert natürlich alles auf diese Art und Weise, aber gleichzeitig bin ich trotzdem der Meinung, dass man auch einen geschickten Boss machen kann, wenn man eben das Ganze realistisch und klein hält. Gutes Beispiel dafür vielleicht Deus Ex Human Revolution. Nicht ein gutes Beispiel, weil es da funktioniert hätte, ganz im Gegenteil, aber ein gutes Beispiel, weil sie eben versucht haben, realistische Bosse zu machen. Ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, das ist jetzt Quatsch eigentlich, aber nicht das Gefühl hatte, die Bosse an sich passen nicht rein. Hätte man die Bosse einfach anders umgesetzt und hätte man etwas anderes machen müssen oder können bei diesen Bossen, dann wären sie durchaus cool gewesen. Also ich habe durchaus das Gefühl, du kannst auch realistisch im realistischen Rahmen coole Bosse bauen, aber du hast natürlich recht. Also ich glaube, ich habe mein Over-the-Top jetzt auch nicht unbedingt nur, jetzt sage ich mal, riesige Monster oder so gemeint. Ich meine, die coolsten Bosskämpfe sind ja auch zum Beispiel, ich habe ja vorhin schon den Virgil-Fight in Devil May Cry 3 genannt. Das ist ja auch einfach nur ein Mensch wie du, also Mensch, halb Dämon wie du. Also, aber da fängst du natürlich ja wieder an. Er ist an sich natürlich humanoid und der Kampf ist auch cool, weil du hast halt zwei awesome Charaktere mit Schwertern und Pistolen, die gegeneinander kämpfen. Aber trotzdem ist over the top in dem Sinne, weil ihre Fähigkeiten ja trotzdem over the top sind. Genauso wie Bayonetta-Kampf gegen die andere Hexe. Vielleicht der coolste Kampf, Bosskampf, den ich letzte Generation hatte. Der war so cool, diese zwei Hexen, die gegeneinander gekämpft haben. Schnell, dynamisch, Ausweich hin und her. Es war trotzdem natürlich over the top, ist halt Bayonetta. Aber es war trotzdem in dem Sinne natürlich kleiner, in dem Sinne, dass du halt gegen ein anderes humanoides Wesen kämpfst. Und ich würde dir auch zustimmen, solche Kämpfe finde ich auch extrem cool, weil ich ja immer das Gefühl habe, das sind so ebenbürtige Kämpfe. Mensch gegen Mensch, Schwertkämpfer gegen Schwertkämpfer. Das sind so diese Kämpfe, die ich super gerne mag. Und aber dennoch over the top sind irgendwo. Also, aber es klar, ich könnte mir natürlich auch vorstellen. Recht, ich kann mir auch vorstellen, wenn ein Skyrim ein bisschen ein etwas komplexeres Kampfsystem hätte und du dann gegen einen ähnlichen, also auch keine Ahnung, Rüstung, Schwert, Schild und dann gegeneinander kämpfen. So wie halt Dark Souls PvP ungefähr. Super viel Spaß, könnte ich mir da vorstellen. Auf jeden Fall. Und ich glaube auch selbst Skyrim mit dem jetzigen System wäre da mehr drin gewesen. Stell dir nur einfach jemanden vor, der einfach, wie gesagt, dieselben Fähigkeiten hast wie du. Sag mal, der hat nur einfach auch Dragon Shouts. Der hat nur ein Fußradar. Allein das ändert schon den kompletten Kampf. Also allein, ich meine, klar, es gibt diese Typen, die dich ein bisschen zum Staggern bringen können. Es gibt ja diese Draugr, die auch ein paar Sprüche haben. Aber eben einfach jemanden, quasi eine Kopie von dir selbst. Mit verschiedener Ausrüstung, mit den Sprüchen, mit den Drachen, schaut und so ein Kram, mit besserer Rüstung und so ein Ding. Sondern wirklich einfach mal im richtigen Moment blocken, im richtigen Moment denjenigen staggern und ein paar Schläge reinzubringen, Stamina irgendwie. Das ist durchaus angelegt im Spiel. Man hätte es durchaus machen können. Wie gesagt, da habe ich immer das Gefühl, das ist vielleicht ein bisschen einfach diesem simplen Spielprinzip geschuldet, dass man das gar nicht haben möchte. Dass man eben einfach nur sich da durchprügeln möchte auf einem relativ gleichbleibenden, einfachen Schwierigkeitsgrad und sowas wie eine Lernkurve heutzutage fast nicht mehr existiert. Ich meine, früher war das immer so. Es war auch ein integraler Teil der meisten Spieletests. Wie ist die Lernkurve? Wie schnell findest du ein Spiel rein? Brauchst du 3 bis 4 Stunden, bis du dich an die Steuerung gewöhnt hast? Brauchst du 3 bis 4 Stunden, bis du verstanden hast, wie das System funktioniert und wie du Leute besonders geschickt umgehst quasi. Das hat auch was damals damit zu tun, dass du selbst in Shootern dich immer damals heilen musstest. Du hattest 100 Lebenspunkte, du konntest davon 60 verlieren und dann musstest du Heilung aufsammeln. Das gibt's so gut wie nirgendwo mehr. Im Normalfall läuft's immer so, in Deckung gehen, 5 Sekunden später wirst du wieder komplett voll. Also weißt du, auch das sind halt so Sachen, die immer weniger Strategie und Nachdenken erfordern, sondern nur stupides, ne? Wenn der Bildschirm rot leuchtet, gehe ich in Deckung, warte 2 Sekunden, die Sache ist gegessen, ich muss nie wieder drüber nachdenken. Wohingegen du bei Half-Life zum Beispiel, wenn du das erste gespielt hast, du läufst halt rein, oder selbst im zweiten war es ja noch so, du läufst rein, du hast nur noch 20 Lebenspunkte und plötzlich kommen dir 3 Gegner entgegen, das ist schon scheiße. Du guckst dich schon um nach irgendwelchen, ne, Heilsachen und so einem Kram. Allein sowas würde ja wieder mal ein bisschen mehr Strategie reinbringen und ich vermisse das und finde es schade und bin nicht der Meinung, dass man das wirklich braucht, um kommerziell erfolgreich zu sein, als ob es irgendwie Leute wirklich stören würde, als ob es wirklich viele Leute gibt, die sagen würden, tut mir leid, ist mir leider zu komplex, wenn ich mir die Packs aufsammeln muss. Das ist einfach, strategisch. Ich meine, klar, mittlerweile gibt's wirklich Meinungen, wo ich mir gedacht habe, dass, keine Ahnung, die ich ja absolut nicht verstehen kann. Und es gibt sicher auch Leute, die das tun, auch wenn ich das nicht nachvollziehen kann, weil ich habe auch neulich in dem Forum erst darüber gelesen, dass sich einer darüber beschwert hat, warum JRPGs nicht kürzer als 10 Stunden sein können. Und ich mir da auch erstmal gedacht habe, warum sollten sie auch? Also von daher, es gibt immer noch Leute, es gibt heute, also die Begründung war halt in dem Sinne, man hat einfach nicht so viel Zeit, man hat einfach heutzutage nicht so viel Zeit und da würden halt ein 40-Stunden-Spiel, ist dann halt schon scheiße und so weiter. Und denke ich so, naja, keine Ahnung, aber jetzt der Ruf, jetzt, wenn schon der Ruf danach laut wird, Spiele kürzer zu machen, also Bitte. Davon abgesehen, ich meine, Mass Effect ist unendlich erfolgreich und ist trotzdem mindestens ein 20-Stunden-Spiel, wenn nicht sogar mehr. Ja gut, man tut es natürlich auch, dass sie sagen, JRPGs erreichen manchmal auch schon mal wirklich 70 oder 80 für die Main-Story. Ja, natürlich, klar. Wenn man jetzt ein Skyrim komplett in seinen allen Facetten sehen möchte und auch Nebenquests macht und so ein Kram, die ganzen Gilden macht, dann ist man da schon auch 60, 70 Stunden mit beschäftigt, mindestens, ja. Aber das meine ich halt eben. Also ich glaube nicht, dass das tatsächlich irgendwie so... Ich glaube, da gibt es durchaus noch einen Markt für. Und wie gesagt, ein guter Bosskampf macht, glaube ich, eine Menge wett. Selbst wenn man sich einarbeiten muss, es gibt halt auch nichts... Spiele sind immer weniger befriedigend. Wenn es sie immer leichter zu besiegen sind, es keine wirklichen Höhepunkte und Spitzen mehr gibt, was mich selbst persönlich fordert und immer weniger Lernpotenzial auch da ist. Wenn ich das Gefühl habe, ich muss ein Spiel erst lernen, werde nach und nach gut in dem Spiel und habe dann irgendwann einen Höhepunkt, wo ich dann mal wieder jemanden besiegt habe. Ich meine, das erste Mal Smough und Ornstein bei Dark Souls besiegen, ja, ist einfach geil. Also ist einfach ein super gutes Gefühl, dieses Aufatmen, dieses, oh Gott, eigentlich nicht gestorben, vielleicht noch angeschlagen sein und so ein Kram. Das ist nicht möglich, wenn du halt keinen Anspruch ins Spiel einbaust. Aber ich glaube, wir wiederholen uns da auch ein bisschen. Ja. Ich glaube, als Fazit würde ich einfach zusammenfassen, um das vielleicht auf den Punkt und ans Ende zu bringen. Ich bin ganz im Gegenteil nicht der Meinung, dass Bosskämpfe nicht mehr zeitgemäß sind. Ich bin sogar der Meinung, jetzt gerade ist die Zeit für gute Bosskämpfe. Jetzt gerade können wir wieder vielleicht auch dadurch ein bisschen mehr Anspruch in ein relativ abgeflachtes Videospiel einerlei bringen. Und so Spiele wie zum Beispiel Dark Souls, die jetzt so als potenziell sehr schwer gelten, oder auch viele, viele JRPGs zeigen eben, dass Anspruch und vor allem eben auch, zum Beispiel gutes Boss-Design einiges ausmachen können und eben auch eine treue Fanbase schaffen können, auf jeden Fall. Von daher, ich würde mich über mehr Bosskämpfe auf jeden Fall freuen in jedem Spiel, solange sie eben gut gemacht sind. Und wie gesagt, ich brauche gar nicht mal unbedingt jemanden, einen Boss, der besonders komplex ist, solange mir zumindest einfach im Spiel gut gefällt. Er ist gut integriert, er ist spannend irgendwie, auf irgendeine Art und Weise. Und selbst wenn ich nur wissen möchte, was am Ende des Kampfes passiert. Ich glaube, das würde mir schon ausreichen. Ja, ich glaube, bei mir hat sich ehrlich gesagt die Frage, glaube ich, nie gestellt, ob wir Bosskämpfe brauchen oder nicht, weil ich natürlich hauptsächlich spiele, in denen es Bosskämpfe gibt. Von da habe ich immer das Gefühl gehabt, es verändert sich einfach nichts und es ist auch gut so. Aber ich würde dir auch zustimmen. Ich glaube nicht, dass es in irgendeiner Form wünschenswert ist, dass Bosskämpfe aussterben oder dass jetzt die Zeit gekommen ist, dass Bosskämpfe nicht mehr gebraucht werden. Generell würde ich eher wirklich nur dann sagen, wenn ich das Gefühl habe, das ist wirklich ein Gameplay-Element, was früher gebraucht wurde, weil es anders nicht ging und jetzt besser geht. Aber ich habe nicht das Gefühl, es gibt etwas, was besser ist als Bosskämpfe oder das in irgendeiner Art und Weise ersetzen könnte. Und es ist auch für mich kein Ballast oder kein Relikt. Von daher stellt sich für mich die Frage eigentlich gar nicht, ob das jetzt überhaupt noch dem Zeitgeist entspricht, weil ich das Gefühl habe, keine Ahnung, es war für mich nie ein Ballast. Es ist für mich nie etwas gewesen, was aus der Not geboren wurde. Von daher... Ja, natürlich möchte ich sowas weiter haben. Ja, absolut, aber ich meine zum Beispiel, um es jetzt aus meiner Perspektive mal zu sagen, ich finde das ganz spannend, dass du es auch gerade gesagt hast, dass halt aus deiner Perspektive sich die Frage nie gestellt hat. Als ich die Frage gehört habe, wie gesagt, das wird ja gerade in größeren Gaming-Foren diskutiert, es gibt Kolumnen und der Art dergleichen. Ich weiß, dass damals bei Witcher 2 rausgekommen ist, auch einige Diskussionen dazu gab, gerade weil eben Witcher 2 in der Hinsicht auch ein bisschen lackluster war quasi. Für mich hat sich die Frage durchaus gestellt und am Anfang war ich mir gar nicht ganz sicher, was ich dazu sagen würde. Ich bin großer Freund von Dark Souls und liebe die Bosse da. In West-RPGs aber zum Beispiel konnte ich mir an keinen guten Boss erinnern in den letzten 5 bis 10 Jahren, der zumindest so gut war, dass ich sagen würde, wow, dafür war es das Spiel wert. Sodass ich mich durchaus gefragt habe, ob es nicht tatsächlich einfach wirklich keine Bosse mehr braucht. Aber du hast absolut recht und das war auch sehr schön zusammengefasst auf den Punkt gebracht. Es ist kein Spielelement, das man heutzutage besser substituieren oder ersetzen könnte. Es ist eine eigene Erfahrung, die auch eigen bleibt und ihre eigenen Vor- und Nachteile haben wird bis zum Ende der Videospiel überhaupt. Und als solche... muss ich auch sagen, ich möchte sogar mehr Bosse haben wieder als früher. Falls es überhaupt jetzt irgendwie viel weniger gibt als früher. Das ist ja noch die nächste Frage im Westen. Ja, ich glaube, aber da ist es auch wieder spielabhängig. Auch in Japan, je nach Spiel, gibt es mal mehr oder mal weniger. Ich glaube, Secret of Mana hat damals extrem viele Bosse zum Beispiel. Oh, stimmt, ja, hat es tatsächlich. Aber, ja. Ja. Ja gut, dann würde ich sagen, sind wir am Ende der Diskussion angekommen. Sehr spannendes Thema, wie immer gilt. Schreibt uns, meldet uns, schreibt uns an, macht was auch immer ihr wollt, um eure Meinung mitzuteilen. Vielleicht seht ihr das auch ganz anders oder habt noch ein paar ganz coole Vorschläge und Beispiele für gute Bosse, die man so vielleicht noch jetzt in unserer Diskussion nicht gehört hat. Wir haben ja doch schon einiges angesprochen. Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt über zu den Tasties. Warum willst du dich mal loslegen, Joe, mit den Tasties? Okay, weil ich ja vorhin auch schon so ein bisschen das Thema Spiellänge angesprochen habe. Ich bin ja auch jemand, der zwar nicht, also der bei der Auswahl der Spiele normalerweise nicht darauf achtet, wie lang jetzt ein Spiel ist, der aber trotzdem immer gerne guckt, auf was für ein, ja, was für ein Biest lasse ich mich da jetzt eigentlich ein, und hab dann irgendwie immer mal nach, oder ich google dann meistens, ja, wie lang ist denn das Spiel eigentlich, und hab mir immer gefragt, warum gibt's nicht eigentlich irgendwie so ein Portal, wo ich das finden kann, und keine Ahnung warum, aber es gibt anscheinend schon seit einem oder zwei Jahren ein, zugeben, mal noch nicht so großes Portal, aber das anscheinend jetzt auch öfter genutzt wird, immer mehr User es auch nutzen, in denen User einfach Spiele, die sie durchgespielt haben und die ihre Spielzeit eintragen. In verschiedenen Kategorien, ob sie nur die Main Story durchgespielt haben oder ob sie die Main Story plus Sidequests gemacht haben oder ob sie Completionist waren und wirklich alles gesehen haben, und dann tragen sie die Zeiten ein, und für jedes Spiel gibt es dann halt Durchschnitte, und man sieht dann gut, auf was man sich da einlässt, oder ist es das Geld wert, oder ist es vielleicht sogar für manche, wie gesagt, für mich nicht so ganz erklärlich, zu lang. Jedenfalls ist das wirklich eine ganz coole Seite, und zwar handelt sich dabei um www.howlongtobeat.com. Man kann da Spielzeit eintragen, ohne einen Account zu haben. Wenn man aber einen Account hat, kann man sich auch noch eine Liste machen. Man kann sich seinen Backlog zusammenstellen und kann sich dann auch zusammenrechnen lassen, wie lang der Backlog noch beschäftigen wird. Und ich habe dann herausgefunden, dass ich wahrscheinlich noch 57 Tage an meinem Backlog beschäftigt sein werde. Sprich, ab jetzt könnte von mir aus keine Spiele mehr erscheinen. Ich könnte trotzdem wahrscheinlich 10 Jahre lang dran spielen. Könnte jetzt gut oder schlecht sein, je nachdem, wie man dazu steht. auf jeden Fall finde ich das extrem cool. Wenn die Seite noch mehr wachsen würde, bin ich mir ziemlich sicher, dass dann auch die Spielzeiten auch noch näher dem Original sprechen. Also die ganz beliebten Spiele, also sowas wie Bioshock Infinite oder Assassin's Creed 4, da tragen schon extrem viele User ein, also 200, 300 Leute, da kann man dann davon ausgehen, statistisch gesehen, dass da auch eine Normalverteilung besteht. Bei manchen eher Nischenspielen hat man manchmal nur 6 oder 7 verschiedene Meinungen, aber beziehungsweise Submissions. Aber selbst da ist es meistens noch ganz nützlich zu gucken, okay, wie lange haben jetzt verschiedene Spiele gebraucht. Manche Spieler schreiben dann auch noch einen Kommentar dahinter, wie zum Beispiel, ich habe das und das gemacht, bin vielleicht ein bisschen langsam rangegangen, habe noch die und die Sidequests gemacht und so. Und so kriegt man wirklich einen guten Überblick darüber, wie lang Spiele sind, und hilft vielleicht auch ein paar Leuten, die wie ich zwar nicht unbedingt abhängig davon sind, wie lang ein Spiel ist, aber doch immer gerne gucken möchten, okay, sie möchten jetzt lieber vielleicht doch jetzt ein kürzeres Spiel spielen oder ein längeres Spiel, und da ist es, glaube ich, wirklich eine sehr informative Seite, sehr empfehlenswert. Ja, absolut. Ich habe sie mir, weiß ich, wann hast du die entdeckt? Letzte Woche? Ja, irgendwie so. Also wir haben ja zwischendurch ja mal geschrieben, und ich habe sie mir auch gleich angeguckt und muss auch sagen, das ist extrem, extrem cool, wie ich finde. Super coole Idee. Nicht nur, wenn man es jetzt einfach darum geht, zum Beispiel seinen Backlog zu analysieren oder einfach nur rein pragmatisch drauf gucken, wie lange gewisse Spiele dauern. Für mich war es einfach interessant, einfach mal durchzuwühlen und eben Spiele, die ich noch nicht gespielt habe, einfach nur mal grob einzuschätzen, was ist überhaupt für eine Art von Spiel. Ich meine, gerade bei einem Shooter heutzutage ist es ja schwer einzuschätzen, ist jetzt ein Bioshock Infinite ein 20-Stunden-Spiel oder ein 8-Stunden-Spiel. Das macht für mich durchaus was aus und sagt auch ein bisschen was über das Spiel aus. Von daher echt extrem coole Seite, finde ich auch. Durchaus empfehlenswert, und ja, wie du schon gesagt hast, je mehr Leute sich noch anmelden und je mehr sich das noch verbreitet, desto mehr wirkliche Daten hat man da auch, und desto spannender ist es auch. Also wirklich sehr, sehr empfehlenswert, muss ich auch sagen. Habe ich mich auch direkt angemeldet. Sehr gut. Ja, dann gehen wir über zu meinem Tasty. Das ist mal wieder ein spieleperipheres Projekt. Ein sehr cooles, wie ich finde, und eins, das anscheinend sehr lange an mir vorbeigegangen ist. Ich weiß gar nicht, ob ich da late to the game bin oder ob das einfach bislang noch nicht so wahnsinnig bekannt gewesen ist. Ich bin da durch Zufall drüber gestolpert vor ein paar Tagen, und zwar ging es darum, dass ein YouTube-Kanal und die dahinterstehenden Leute angekündigt haben, dass sie demnächst eine neue Serie machen werden, spielebezogen, und zwar eine Serie zu Legend of Grimrock. Legend of Grimrock wird wahrscheinlich den wenigsten Leuten was sagen oder zumindest nicht irgendwie groß was sagen. Es ist halt ein klassisches Hack-and-Slay-RPG quasi. Ich habe das auch, ehrlich gesagt, noch gar nicht groß gespielt. Ich bin einfach nur über eine Fanseite durch Zufall drauf gestolpert. Habe dann eben diesen Trailer gesehen, habe gesehen, dass diese Jungs und Mädels, die eben jetzt demnächst eine Miniseries quasi, Webseries machen wollen dazu, Live-Action-mäßig, auch anscheinend schon einige Serien zu Fallout gemacht haben. Und die Fallout-Serie habe ich mir dann gleich mal angeguckt. Das Ganze nennt sich Fallout Nuka Break. Da gibt es schon 2 Seasons von. Die erste Season sind 6 Folgen, von der zweiten Season weiß ich gar nicht, wie viel es schon gibt. Ich glaube 3 oder 4. Ist halt ein Fanprojekt. Entsprechend muss man jetzt natürlich keine Hollywood-Qualität erwarten. Aber die Kostüme, also das Cosplay quasi, ist extrem gut gemacht. Es ist echt nett und lustig geschrieben. Kann man sich sehr gut angucken. Die Leute sind Amateurschauspieler, aber geben sich wirklich Mühe. Und es ist insgesamt einfach extrem unterhaltsam, muss ich sagen. Ich habe jetzt gerade die beiden Seasons in eins durchgeguckt, soweit es eben die zweite Season schon gibt. Und muss sagen, es hat mir echt extrem gut gefallen. Definitiv empfehlenswert. Wir werden das verlinken, die ganzen, der YouTube-Kanal heißt Wayside Creation, so heißt eben das Team, das daran arbeitet. Es gibt immer mehr Aufmerksamkeit für die, so wie es aussieht, und es gibt anscheinend auch schon gegebenenfalls andere Projekte, die in Zukunft damit geplant sind. Ich bin immer ein Freund von so, ja, Stories, die quasi neben dem Spiel passieren. Das ist ein bisschen Fanfiction, bloß hier eben ein bisschen mehr, ne, zum Anfassen, indem man eben was sehen kann. Das sind echte Schauspieler, es hat einen Soundtrack. Cool gemacht auf jeden Fall, sehr empfehlenswert. Sollte man vielleicht auch für die Zukunft verfolgen, selbst wenn man sich nicht für Fallout unbedingt oder für Legend of Grimrock interessiert. Wie gesagt, vielleicht gibt es auch noch die ein oder andere Season. Es gibt auch eine sehr schöne Serie zu Aperture Science, die sehr, sehr lustig gemacht ist. Also von daher einfach mal angucken. Wayside Creations, wie gesagt, heißen die auf YouTube. Wir werden einen Link natürlich reinstellen. In jedem Fall mal die Seasons über Fallout angucken, auch das Aperture Science, also Portal Zeug mal sich reinziehen und dann einfach mal gespannt sein, was bei Legend of Grimrock rumkommt. Sehr, sehr empfehlenswert und cool, muss ich sagen. Klingt cool. Solche Projekte gab es auch schon, glaube ich, teilweise für andere Spiele, aber da gab es dann meistens dann auch Probleme mit dem jeweiligen Besitzer der IP oder so. Also ich weiß, dass es gab ein paar Fanprojekte zu Final Fantasy, die wurden von Square Enix, da gab es C&Ds von Square Enix und so, also das war nicht ganz so cool manchmal, aber ja, keine Ahnung, also ist halt, muss man jetzt nicht gutheißen oder so, aber ist wahrscheinlich eine Sache, mit der man leben muss. Aber wenn solche Fanprojekte durchgehen und dann auch es da gar keine Probleme gibt und so weiter, finde ich das schon echt cool. Auf jeden Fall. Aktuell mit dem Legend of Grimrock-Ding ist es nämlich auch ein Kickstarter-Projekt, das man unterstützen kann. Das heißt, da könnt ihr auch noch hingehen, und wenn ihr es so cool findet, dann könnt ihr es auch auf Kickstarter unterstützen. Dadurch finanzieren sie das Ganze eben. Es gibt da tatsächlich einfach direkt Zusammenarbeit mit denen. Die arbeiten vor allem auch mit Machinima zusammen. Das ist ja, glaube ich, so eine der größten Seiten für diese Art von Sachen. Und da es jetzt schon die zweite Season gibt, scheint sich da auch Bethesda nicht groß gegen gewehrt zu haben. Ist ja auch gute Werbung fürs Spiel. Von daher, ja, hast recht, das gibt öfter mal Probleme, aber das scheint gut durchgegangen zu sein. Sehr, sehr empfehlenswert. Einfach mal angucken. Ja, dann würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen, wa? Dieser Folge mal wieder. Hat sehr viel Spaß gemacht, mal wieder ein bisschen, ja, einfach nur eine normale Folge zu haben und normal zu diskutieren. Sehr unterhaltsam, finde ich. Was gibt's Besseres am Jahresende, als über Bosskämpfe zu reden? Richtig, genau. Der Endboss Weihnachten steht ja gerade direkt bevor. Der gute Jahresendboss Weihnachten. Und Silvester. Ich habe schon alle Geschenke, das heißt, Feier. Der Endboss ist besiegt. Ja, siehst du, ich nehme ich noch nicht, aber es kommt alles noch, wird alles noch irgendwie. Ja, wunderbar. Ja, dann würde ich sagen, enden wir damit, dass wir euch ja ein schönes, frohes Weihnachten wünschen, ein paar gute Festtage, guten Rutsch ins neue Jahr. Richtig, kommt gutes Neues. Wir Jahr. Hoffen, auch im neuen Jahr seid ihr uns weiterhin gewogen. Wir werden auf jeden Fall auf euch und den Podcast anstoßen an Silvester, wenn auch nicht zusammen. Es sei denn, es ergibt sich jetzt noch ein Wunder und ich bin doch noch an Silvester. Spendet an Geld. Ich, ja, wir haben noch eine Kickstarter-Kampagne starten, Merlin in Japan an Silvester. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, cool, dass ihr uns ja ein Jahr lang schon begleitet habt, quasi ein volles Jahr mit uns genossen, von 1. Januar bis ja dann jetzt, dann 30.12. 31. Und wir hoffen, 31.12. ja, du sagst. Ach Merlin, was ist los? Ich weiß auch nicht. Und wir hoffen natürlich, dass uns im neuen Jahr ebenfalls gewogen bleibt. Richtig. Und ja. Und hoffen dann natürlich auf ein gutes Videospieljahr 2014. Ich weiß nicht. Ich glaube, da braucht man nicht hoffen. Ich glaube, das steht schon fest. Gerade der Anfang des Jahres. Ein Jahresrückblick folgt bestimmt auch noch. Ja, gegebenenfalls werden wir den auch noch machen. Beziehungsweise wir haben ja gerade eigentlich komplett die Last Gen mittlerweile gerecapped und einen Rückblick über die komplette Last Gen gemacht. Da ist ja auch schon ein Jahresrückblick quasi für das diese Jahr hier mit drin gewesen. Schauen wir mal. Mal schauen, was das neue Jahr bringt. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Also, Jungs und Mädels, bleibt uns hoffentlich gewogen. Macht es gut. Eine schöne Zeit an Weihnachten. Genau. Feiert schön. Frohe Festtage auch aus Japan und einen guten Rutsch. Und trinkt nicht zu viel an Silvester. Richtig, das ist immer gut. Nicht zu viel trinken an Silvester. Ja, dann, mein Name ist Merlin. Mein Name ist Joe. Und ihr habt Uncommon Taste Podcast gehört. Ich bin unter www.uncommontaste.de. Feliz Navidad. Ja, Merry Christmas.